meine Stimmung dann doch etwas nach unten, weil alle aus dem Saal rausrannten. Und das dachte ich, na gut, okay, dann hat es vielleicht doch nichts mit mir zu tun, das hat mich dann gefreut und Sie sind alle noch hier reingekommen und das meine ich ganz ehrlich, es freut mich sehr, weil das ist ja nur eine späte Stunde zu diesem lauschigen Novemberabend. Ich freue mich tatsächlich sehr, hier zu sein und diesen Vortrag zu halten. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir Maschinenbauer, der ich nun mal jetzt bin, oder dem Fachbereich Maschinenbau zugehörig, in der Diaspora TU Lichtwiese sitzen und es unglaublich charmant finden, ab und zu Vorlesungen im Schloss zu halten. Das klingt anders als ein Gebäude L101 K24. Aber das ist eine kleine Randbemerkung. Die ernsthafte Bemerkung, die ich machen möchte, ist, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mich eingeladen haben für eine Ringvorlesung. Und was ich erwartet habe und was ich auch erwarte, ist, dass ich mit Ihnen in Diskussion komme, mit Ihnen, mit Fachvertreterinnen und Vertretern aus einer anderen Disziplin, mit der ich sonst gewohnt bin, umzugehen. Sie haben gehört, ich habe schon einige Stationen jetzt auch in der Hochschule hinter mir. Ich habe Designerinnen und Designer unterrichtet. Ich habe auch mit Managern und Managerinnen zu tun gehabt. Aber mit den Geisteswissenschaften, außer dass ich eine hohe Affinität zu ihnen hatte, jetzt als diejenigen, die meine Vorlesungen verfolgen, eher wenig. Und das freut mich sehr, dass das eine Möglichkeit ist, in Austausch zu kommen. Wenn das so ist, wenn man sagt, also ich gehe jetzt in einen vielleicht ungewohnten Bereich, dann kann man eins tun, das ist das Sichere. Man präsentiert das, was Herr Kaminski gemacht hat, nämlich man nimmt so das Standardzeugs. Das, was ich auch veröffentlicht habe zu Autos, und ich präsentiere Ihnen das und zeige, wie toll das alles ist. Und Sie können das glauben oder nicht, weil Sie kommen ja nicht aus dem Gebiet. Und dann sind wir alle glücklich und gehen nach Hause. Das wäre die eine Variante gewesen, aber ganz unter uns, die finde ich langweilig. Und gerade bei solchen Veranstaltungen abends nicht spektakulär. Also ich dachte mir, für eine solche Art des Zusammenkommens wäre es auch adäquat, Fragen zu stellen. Und ich hatte, und das war jetzt wiederum ein kleiner, ich würde nicht Fauxpas sagen, aber jedenfalls haben Sie etwas getan, dass Sie nicht wussten, was Sie tun. Sie haben gesagt, Sie können reden, solange Sie wollen. Sie haben anderthalb Stunden. Das hat mir eigentlich noch niemand gesagt. Die meisten sagen, Herr Bruder, beschränken Sie sich auf 30 Minuten, wissend, dass ich das dann doch nicht genau mache. Aber in diesem Fall hatte ich verstanden, wir haben maximal bis 8:30 und dann ist auch wirklich genug, dann haben Sie genug am Tag gehört und verarbeitet. Wir sollten diskutieren. Das ist mein Ziel. Also verstehen Sie diesen Vortrag tatsächlich so, dass ich Ihnen einige Gedanken mitteilen möchte, Gedanken, die mir in meiner Arbeit gekommen sind, von denen ich dachte, dass sie etwas mit Ihrer Disziplin, mit Ihren Fragestellungen zu tun haben. Natürlich habe ich mir angeschaut, was Sie in der Ringvorlesung bisher gehört haben. Mich hat es sehr gefreut, dass die Arbeitswelt beispielsweise bei der letzten Veranstaltung auch Thema war, mit der Kollegin von der TU Berlin. Das sehen Sie, ich komme vom Institut für Arbeitswissenschaft, wir beschäftigen uns sehr viel mit Arbeitswelten. Dass jetzt das Auto so prominent dargestellt wurde, liegt sicherlich daran, dass das ein sehr vorzeigbarer Bereich ist. So Arbeitsweltgestaltung ist immer schwieriger. Ich werde Ihnen sogar was zum Auto zeigen, aber es nicht darauf beschränken. Das Ziel, wie gesagt, heute ist für mich, mit Ihnen diese Frage zu erörtern, und das ist jetzt noch eine Besonderheit, wenn Sie eingeladen werden für einen Vortrag in diesem Bereich, ist es nicht so ungewöhnlich, dass Sie Vorschläge für Titel kriegen. Bei uns, dann schreibt der Ingenieur, schreibt hin, was er macht. Hier kriegt man, wir haben eine Ringvorlesung, wir könnten uns vorstellen, dass Sie etwas sagen zu diesem Thema. Das finde ich immer ganz nett und das reizt mich zu sagen, okay, genau dazu rede ich jetzt auch. Also mir sozusagen es anzueignen, was Sie sich vielleicht gedacht haben. Nicht wissend, ob ich genau den Kern treffe. Mich hat das gereizt, die Frage, wie Schnittstellen verändern. Wenn ich die Frage bisher gestellt habe, auch in meinen Veranstaltungen, wie Schnittstellen verändern, war das immer ein Aufruf zur Gestaltung. Ich habe Designer unterrichtet, da war die Frage, wie Schnittstellen verändern, eigentlich eine Frage, was sollen wir denn tun? Was sollen wir machen? Wie soll dieses kleine Wunderwerk der Technik denn jetzt nun noch einfacher zu bedienen sein? Hier hatte ich verstanden, dass vielleicht auch die Frage gemeint sein könnte, wie verändern denn die Schnittstellen denjenigen, der sie benutzt. Und unter diesem Gesichtspunkt würde ich ganz gern meinen Vortrag halten. Und noch eine Besonderheit war die Frage, wo stehe ich denn zum Vortrag? Und auch das werden Sie merken, wenn Sie vielleicht den einen oder anderen Vortrag in unserem Bereich der Ingenieure hören. Ingenieure bewegen sich ab und an gern und laufen dann so rum und stehen in der Mitte. Da habe ich gemerkt, da sehe ich ja nichts, das ist dann nicht so schön. Und Frau Gehrgen sagte so schön, wir stehen oft hier vorne. Und nachdem ich gehört habe, es werden Fotos gemacht, einige, nicht viele, wollte ich jetzt halt auch mal hier vorne stehen, um ein Foto von mir am Katheter zu haben, im Schloss. Also das haben sie geschafft, mir zwei Wünsche zu erfüllen, ein Foto am Katheter im Schloss. Das war jetzt genug als Vorrede. Als Techniker in einem geisteswissenschaftlichen Kontext eilt einem ein gewisser Ruf voraus. Das ist mir oft begegnet, dieser Ruf nämlich, dass wir Technik ein Stück weit verteidigen, dass wir diejenigen sind, die Technik natürlich propagieren, nahebringen der Bevölkerung, wie wichtig denn Technik sei, und auf eine Seite treffen, die sehr viel kritische Fragen stellt. Das, groß geworden bin ich vom Studium her, wie Sie gehört haben, Elektrotechnik in Darmstadt in den 80ern. Und 80er waren als Elektrotechnik-Studierender in Darmstadt sicherlich auch geprägt von dem Thema Technikfolgeabschätzung. Ja, ich habe also damals zum Abschluss, quasi kurz vor Abschluss meines Studiums, einen Preis gewonnen. Und das, was Sie da bekommen haben, neben Geld, was schön war, war natürlich das Buch Das Prinzip Verantwortung. Das war klar, das war Pflicht in den Ende der 80er. Sie verstehen, also so ist man sozialisiert, zu sagen, Technik ist nichts Gutes. Jetzt könnte man fragen, was hat sich die letzten 20 Jahre getan? Und was ich interessant finde, und auch das habe ich in meinen Vorträgen oft präsent, ist das Thema Mensch gegen Technik. Es ist sehr leicht immer, diese Polarität aufzuzeichnen. Und natürlich sehr schön an solchen Ereignissen. Weil diese Ereignisse eigentlich uns Menschen immer reizen zu zeigen, na Technik und ihr Ingenieure, meint wirklich, ihr seid so gut, wir sind besser. Blöderweise gibt es dann eben Schlauköpfe, die bauen solche Maschinen. Wie gesagt, dieser Roboterarm, der mag Sie jetzt verwirren. In Wirklichkeit ist das Schlaue an diesem Bild eigentlich das, was hier irgendwo hinten sitzt, eben ein Schachcomputer, der es geschafft hat, eben tatsächlich den amtierenden Weltmeister zu schlagen. Und jetzt könnte man ja sagen, lange Nase, wir haben es geschafft, Technik ist doch besser. Jetzt können Sie sagen, ja, das ist Spiel und Sport, wen interessiert's? Aber Sie alle kennen, oder nicht alle, einige von Ihnen kennen natürlich die Matrix, und die Matrix hat es kultiviert, das Thema Mensch gegen Maschine und auch das Zusammenwirken mit dem, und Sie alle kennen, ich habe leider diesen Videoausschnitt nicht gefunden, da aber auch die Boxen nicht funktionieren, wäre es nur ein Viertelspaß gewesen, aber der eine oder andere kennt das Zitat, er ist nach wie vor nur ein Mensch. Und in dem Moment, wo natürlich hier die Agenten ihn geschlagen haben, und Sie wissen, der eine oder andere war vielleicht auch in diesem Film und hat das erlebt, welch emotionalisierende Wirkung es hat, als Nero dann natürlich sagen kann, nur eine Maschine. Und wieder ist es diese Polarität, die aufkommt, eigentlich nicht ein Miteinander, sondern ein Stück weit ein Gegeneinander. Und was ich heute vorhabe, ist diese Polarität, und Herr Kaminski hat es ja schon angedeutet, hat schon gesagt, in welche Richtung mein Vortrag gehen wird, ein Stück weit in Frage zu stellen. Und ich gehe davon aus, und ich denke, da sind wir alle einig, dass unsere Umwelt geprägt ist von Technik. Und wenn ich hierher komme und einen Vortrag halte, auch das gebe ich zu, geht mir durch den Kopf, warum zeige ich eine PowerPoint-Präsentation? Warum will ich unbedingt das haben? Wäre es nicht angebrachter, und da schätze ich wirklich Ihre Disziplin außerordentlich, die es eben schafft, Kraftwort und nicht Kraftwort und Bild zu überzeugen. Das war auch schon meine Idee. Ich rede einfach heute Abend nur und zeige keine Bilder. Dann merkte ich, wären die Erwartungen nicht richtig erfüllt und vielleicht ist das eine oder andere dann doch per Bild leichter zu transportieren, was ich Ihnen mitgeben möchte. Und meine Umwelt ist geprägt von Technik. Und ich glaube mittlerweile Ihre auch. Das war, als Sie so schön sagten, darf ich das aufzeichnen? Wir sind MP3 gewohnt, wir stellen das ins Netz, das ist mittlerweile gang und gäbe. Beamer, diese Frage, die ich vor 3-4 Jahren in dem Kontext hier wahrscheinlich mit einem, wo denken Sie hin, beantwortet würde, ist mit einem seit letztem Jahr natürlich. Also Sie verstehen, wir haben schon einen Umgang und eben diesen Umgang mit diesen Teilchen, wo Sie mit einem sanften Fingerruckeln irgendwas bewegen können, ist auch für viele von Ihnen nicht fremd. Also diese These, würden wir sagen, das ist ja nun wirklich nicht besonders spektakulär. Was ich aber meine ist, dadurch, dass wir so viele technische Geräte um uns haben, und da gibt es ja sehr viele Forscherinnen und Forscher auch an der TU Darmstadt, die sich mit diesem Thema zunehmende Technisierung unserer Umwelt beschäftigen, also dadurch, dass wir sehr viele technische Geräte um uns haben, nimmt die Zahl der sogenannten Interfaces explosionsartig zu. Und das merken Sie auch alle. Und dann kommt dieser berühmte Ruf nach, es muss intuitiv sein, es muss einfach sein. Das kriegt jeder einzelne Entwickler gesagt, intuitiv und einfach. Das mag ja sein, dass das ein oder andere intuitiv und einfach ist. In der Zusammenballung der Dinge wird es richtig kompliziert. Ich musste heute nur, um diesen kleinen Vortrag Ihnen zum Besten zu geben, einen Computer anschließen, die Frage des Sounds klären, dann musste ich gucken, ob Beamer funktioniert. Alles Trivialitäten und permanente Schnittstellen, die bei Weitem nicht intuitiv und einfach sind. Ich glaube, dass diese Grenzen in Zukunft verschwinden. Ich glaube, dass wir nicht mehr von Interfaces im klassischen Sinne reden werden, sondern dass wir tatsächlich von gemeinsamen Sprachbereichen reden werden. Und das wäre eine Frage auch an Sie, die sich bei Weitem besser mit solchen Terminologien auskennen. Wie können wir das tatsächlich auch begrifflich fassen? Die Begrifflichkeit fehlt mir derzeit auch in der Fachdiskussion. Ich habe da wenig dazu gefunden, wie man das Auflösen der Schnittstelle und das Eintauchen in einen gemeinsamen Sprachbereich denn bezeichnen könnte. Ich möchte eine nächste These heute mit Ihnen, die allerdings ein etwas kürzer behandeln, nämlich was das für Folgen hat für Menschen. Meine These ist, wenn das so ist, wenn wir ein Zusammenwachsen haben, dann ist eine Seite, die Menschseite, davon betroffen, nämlich, dass sie sich maschinellen Eigenschaften und Eigenarten anpasst. Da werde ich Ihnen einige Beispiele zeigen, das kann ich letztendlich nur durch praktische Beispiele Ihnen belegen. Und das Nächste, was auch, glaube ich, dann passieren muss, wenn Sie in gemeinsamen Bereich eintreten, Maschinen werden menschlicher, mit allen Vor- und Nachteilen. Und das sind die Dinge, die ich mit Ihnen zusammen diskutieren möchte, Ihnen vorstellen möchte. Und da meine ich, mich etwas anlehnen zu können, auch an Ihre methodischen Vorgehensweisen. Ich werde weniger auf Texte rekurrieren, ich werde mehr auf Wirklichkeiten rekurrieren, mir Wirklichkeiten mit einem sozusagen externen Blick anschauen, versuchen, Wirklichkeiten zu interpretieren und dadurch, durch die Interpretation der Wirklichkeit, meine Thesen zu belegen oder zu widerlegen. Das ist also das, was methodisch auf Sie zukommt. Das sind Sie alle gewohnt, denke ich mal, solche Bilder. Also Sie haben Menschen, Sie haben Maschinen und dazwischen ist irgendetwas, was man dann so schön Interface nennt. Und dieses Interface, ist meine These, wird verschwinden. Sie werden das gar nicht mehr merken, dass es da ein Interface gibt, sondern Sie haben direkt mit Maschinen zu tun. Das hatten Sie früher auch. Wenn Sie sich daran denken, an alte Trecker, die waren sehr handfest, da haben Sie direkt mit der Maschine gearbeitet. Da haben Sie nie gesagt, das ist ein Interface, sondern ich arbeite mit der Maschine. In den letzten Jahren würden Sie sagen, ich habe hier ein Interface, weil direkt mit der Maschine, mit den Drähten da drin, haben sie ja nichts zu tun. Also die Frage, was bedeutet das, wenn das hier sich auflöst? Meine Grundannahme ist, dass wir es hier mit sich gegenseitig fremden Welten zu tun haben. Per se ist für die meisten, selbst für Eingeweihte, selbst für Experten, eine technische Welt eine fremde Welt, uns nicht vertraute Welt. Und was passiert, wenn ich mit fremden, unvertrauten Welten in Kontakt komme? Ich brauche irgendjemand, der mir so etwas wie Mittlerdienste übernimmt. Das kann sprachlich sein, wenn Sie in ein anderes Land kommen, da haben Sie einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin neben sich stehen, die einfach die Sprachübersetzung übernimmt. Das kann ein Fremdenführer sein. Es gibt so schön Bücher, die dann sagt, Länder verstehen. Also das und das Land verstehen. Also es geht hier immer in irgendeiner Form darum, dass jemand dazwischen tritt, wenn diese beiden Welten, die auch Mensch-Mensch-Beziehungen sein könnten, sich nicht verstehen. Und das jetzt zu diskutieren, löst sich das wirklich auf? Oder besteht das nach wie vor? Dazu möchte ich zwei Beispiele rausgreifen. Ein Beispiel, nein, welche Überraschung, ist das Autobeispiel, aber damit fange ich nicht an. Das erste Beispiel ist mir über den Weg gelaufen in der Financial Times. Und die Financial Times hat etwas gemacht, im ganz anderen Kontext. Sie hat nämlich die Büroentwicklung sich angeschaut und hat dazu, wie ich finde, ganz aparte Grafiken erstellt. Und die habe ich mir jetzt mal genommen, diese Grafiken, über 10 Jahre und bin sie durchgegangen mit der These, da sind Interfaces, die immer mehr werden und die vielleicht ein Arbeitssystem sehr stark beeinflussen, die aber im Laufe der Jahre vielleicht auch ein Stück weit abnehmen. Das ist das, was ich mit Ihnen jetzt als erstes machen möchte, weil ich dachte, das ist für die meisten von uns eine sehr vertraute Welt, die Bürowelt. Und diese Welt hier aus den 1949 bis 1959 ist so eine klassische Welt, wo man eigentlich sagen würde, so viele Interfaces gibt es doch da gar nicht, weil es gibt gar nicht so viel Technik. Das drückt sich aus und ich entschuldige, dass Sie das hinten wahrscheinlich nicht lesen können. Ich habe trotzdem das Originalbild genommen. Es drückt sich dadurch aus, dass hier relativ klare Aufgabenteilungen sind. Im Text dadurch beschrieben, hier auf der Schreibmaschine hackt nur die Vorzimmerdame, so wird das auch hier tituliert. Der Chef schreibt schließlich nicht, sondern telefoniert und bestimmt. So, also eine relativ klare Aufgabenteilung, jeder hat seinen Job zu tun, so viel Vermittlung ist nicht und Sie sehen so viel Kontakt nach außen auch nicht. Sie sehen auch Insignien dieser Zeit, Cognac als Stellvertreter für, es gibt auch Zeit der Muße, es gibt Zeit, sich Entscheidungen zu überlegen. Also ein Ausdruck, denke ich, dieses Bild ist klar, wenig Schnittstellen, klare Aufgabenteilung. Hier ist jemand, der eine eindeutige Aufgabe hat zu bestimmen. Er tut das letztendlich in sich ruhend und mit einem gewissen Zeitpuffer. Was dann passiert 10 Jahre später, und das ist ein ganz interessanter Effekt, ist, dass natürlich diese autoritären Entscheidungswege, und da gibt es andere, die das 1000-mal besser interpretieren können als ich, jetzt die historischen Kontexte. Mich interessieren hier auch die technischen Kontexte. Und es ist etwas dazugekommen, nur 10 Jahre später, was als Interface interpretierbar ist. Das ist hier neben, leider sieht man es, kriegt das nicht ganz runter, hier neben ist so ein Aktenbock. Den kennen Sie vielleicht auch noch. Und dieser Aktenbock war eigentlich ein Interface zwischen dem zuarbeitenden Bereich und dem hier letztendlich entscheidenden Bereich. Also man hat schon ein Interface, hat nichts mit Technik zu tun, aber ist eingeführt worden, um zu synchronisieren. Also das, was hier passiert, erste Interfaces kommen, weil Abstimmung wichtig wird, weil Synchronisation zunimmt. Was dann passiert, meine Interpretation, wie gesagt, Sie können das nachher gerne auch anders interpretieren, meine Interpretation ist, dass jetzt haben Sie diese Taktung, und das ist ja genau die Zeit, wo wir auch sehr auf Effizienz geachtet haben in den 50er, 60ern, jetzt haben Sie diese Taktung und die 70er, die natürlich eine ganz andere Beziehung zur Technik hatten, durchaus auch eine zukunftsgläubige Beziehung zur Technik haben, aber auch das Thema Flexibilität stark kommt, Veränderung, anders sein. Dinge nicht so als gegeben hinnehmen. Und damit müssen Interfaces anpassbar werden. Aber Sie sehen immer noch, es sind Schnittstellen. Es sind Interfaces, die sich anpassen. Das merkt man an Möbeln und sonstigen Dingen. Jetzt kommen unsere 80er. Und die 80er, die ich vorhin ja beschrieben habe, auch als Zeit natürlich zunehmender Technisierung. Jetzt haben Sie halt, also als ich hier mein erstes Engagement als wissenschaftlicher Mitarbeiter, das war dann 1988 angefangen habe, war ein PC, da war ich glaube ich der zweite im Institut, der so ein Monster hatte, 20 Megabyte Festplatte, stand aber schon auf meinem Schreibtisch. Ja, so, es war Ende der 80er, Anfang der 80er haben sie solche Drums hier rumstehen und sie haben solche Post-its, die zeigen, sie möchten gern Interfaces haben, die anfassbar sind, das zum Greifen. Und dann der Wechsel, und das ist sicherlich ein großer Sprung, der Wechsel hin zum gängigen Arbeitsmittel des Computers, der für mich ein klares Symbol ist, Interface als Erklärung des eigentlich Unverständlichen. Weil bisher, das sehen Sie, gibt es immer eine Sehnsucht danach, irgendetwas zu haben, was man versteht, mit dem man umgehen kann. Das hier war ein schönes Beispiel. Die Abstimmung ist ein Aktenbock, da sehen Sie, wenn sich was türmt, da können Sie was weglegen, das ist sehr greifbar, das ist hier sicherlich auch noch sehr greifbar. Und auf einmal kommt ein Arbeitsmittel, das das alles radikal zerstört, weil im Hintergrund etwas läuft, das Sie eigentlich nicht verstehen. Und wie gesagt, ich habe das studiert, Elektrotechnik und damals auch Informatik, glaube ich, auf einem sehr grundlegenden Niveau beigebracht bekommen und ich meine zu verstehen oder damals verstanden zu haben, welche Schaltvorgänge da sind. Wie die zusammenwirken, war mir eigentlich unverständlich. Das kann ich ja jetzt sagen, ich habe es ja geschafft. Und es kam damals natürlich das Thema auf, da müssen wir hier Programme drauf machen. Wir paar Eingeweihte fanden es toll, mit Fortran zu arbeiten. Das sozusagen das leuchtende Symbol dafür, wir sind Eingeweihte. Aber das war bei weitem nicht für die Masse gedacht. Also irgendwann kam sowas wie Windows und diese ganzen Anfängerprogramme, mit dem halt jeder umgehen konnte. Aber eigentlich, das Thema, ein Interface erklärt genau das, was ich meinte, das Unverständliche. Da drüben ist Technik, mit der ich eigentlich nicht mehr umgehen kann. Und das ist das Bild von heute. Und das Bild von heute ist eben das, was ich sagte. Eigentlich, und das ist, wäre jetzt etwas profan zu behaupten, Technik ist etwas, was uns zu aller Zeit an jedem Ort begleitet. Wir haben ständig Interfaces und Sie wissen, dass in diesem Ding eben fast alles drinsteckt, was Sie auf so einem großen Schreibtisch die Jahrzehnte vorher gesehen haben. Also ich habe hier alles drin, mein mein Computer, ich kann Präsentationen zeigen und so weiter. Also will ja nicht angeben, aber es kann richtig viel. War auch nicht so teuer. Also es ist das alles, was so ein Wundergerät kann. Und jetzt ist diese Frage, alles wird zum Interface. Das war mein Ausgang zu sagen, wenn das so ist, wenn jetzt alles zum Interface ist, wird, wie gehe ich jetzt damit um? Es wird jetzt ein Bestandteil meines Lebens und Sie werden es alle erleben, dass eben Leute, die mit solchen Sachen auch unterwegs sind, das nah an sich ranlassen. Sie haben eben mittlerweile Technik sehr nah am Körper. Das ist nicht mehr etwas Distanziertes, wie es hier noch aussah, sondern das ist mittlerweile sehr nah an Ihnen dran. Es ist sehr persönlich geworden, weil Sie mit diesen Geräten sehr in Ihren Intimbereich auch eindringen können. Also es hat sich etwas geändert. Der Umgang mit den Geräten ist geblieben, eigentlich wie er war. Das finde ich insofern interessant, dass dieses Teil einen anderen Umgang mir suggeriert. Es suggeriert mir, berühre mich, sei zärtlich zu mir. Das suggeriert es. Und es gibt wunderschöne Beschreibungen über den Umgang von Männern mit diesen Touch-Displays, die vermeintlich zärtlicher damit umgehen als mit ihren Lebenspartnerinnen, was ich definitiv so nicht sehen würde. Nichtsdestotrotz, um dieses einigermaßen zum Funktionieren zu kriegen, müssen sie eine gewisse Fingerfertigkeit an den Tag legen. Aber eigentlich bedienen sie eine Technik, die altfordernd ist, die noch genauso ist, wie sie immer waren. Sie tippen da irgendwelche Abkürzungen ein, sie müssen Menüs öffnen und schließen. Also eigentlich sind wir in einer Welt, die Technik uns unglaubliche Möglichkeiten bietet, aber wir sind noch bei Bediensprachen der Vorderzeit. Es gibt erste Änderungen, die Sie auch kennen, und das zeigt mir, dass Sprachänderungen stattfinden in einem spielerischen Kontext. Ich weiß nicht, das ist die Wii. Die kennen vielleicht auch der eine oder andere, dieses Spiel. Wenn Sie Kinder haben, ab einem gewissen zweistelligen Lebensalter, dann mögen die sowas. Aber auch Erwachsene und zunehmend mehr Erwachsene, das ist ja auch die Zielgruppe dieses Gerätes. Was dieses Gerät eben macht, ist etwas aufgreifen. Und ich würde es nicht definieren als Intuitivität und Einfachheit, weil das ist es mitnichten. Ich habe dieses Ding, benutze das oft in der Vorlesung, um meinen Studenten zu zeigen, wie man mit Geräten agieren kann und kann mit Sicherheit sagen, es ist nicht einfach. Ich blamiere mich da eigentlich regelmäßig jedes Jahr, aber da steht man ja irgendwann drüber. Aber was es eigentlich hat, ist zu sagen, welche Gesten kennst du, Nutzer? Wenn du Tennis spielst, wie machst du das? Wenn du kegelst, wie machst du das? Wenn du DJ bist, wie machst du das? Und lass uns das doch aufgreifen und daraus eine gemeinsame Sprache entwickeln. Und das fand ich interessant, dass wir damit eigentlich in einen Bereich reingehen, der nicht mehr sagt, ich brauche von dir die und die Eingabe, eine künstliche Eingabe, sondern ich schaue mir mal an, was du sowieso machst und versuche es zu interpretieren. Also das Zugehen sozusagen der Technik auf menschliche Gewohnheiten. So, das wäre also ein kleines Zwischenfazit nach diesem ersten Block, nach diesem ersten kleinen Block. Wir sind im Büro und haben uns das angeschaut. Wir haben geschaut, Interaktion mit technischen Geräten. Und meine Aussage, aber wie gesagt, diskutable Aussage ist, um diese Allgegenwärtigkeit, um diese unglaubliche Mächtigkeit von Technik überhaupt beherrschen zu können, geht es nur, dass wir hier eine grundsätzliche Änderung des gegenseitigen Umgehens miteinander haben. Es wird nur funktionieren, wenn wir einen Schritt aufeinander zumachen. Das wird später auch eine Diskussion sein von Mensch-Sicht. Also das ist nämlich diese Forderung, die da lautet, mach es einfach, ich will so bleiben, wie ich bin, ist aus meiner Sicht eine Forderung, die Sie in Zukunft nicht aufrechterhalten können. Sie definieren einen gemeinsamen Sprachraum, gehen aufeinander zu. Das war das, was ich sagen wollte. Und wenn das so ist, lösen sich eben diese klassischen Beziehungen auf und Sie kommen zu kooperativen Beziehungen. Und jetzt muss ich natürlich das Auto ins Spiel bringen. Sorry, das ist so ein kleiner Exkurs jetzt in Forschung, wie wir sie machen, um den Menschen besser zu verstehen, um tatsächlich solche Sprachräume zu definieren. Also verstehen Sie das, was jetzt kommt, tatsächlich ein Stück weit, um Ihnen vielleicht nahezubringen, wie untersuchen wir denn Menschen in solchen technischen Kontexten. Und am schönsten und am eindrucksvollsten ist das nun mal leider Gottes am Autobeispiel, weil das die meisten kennen und nachvollziehen können. Und am Auto können Sie, glaube ich, meine These vom, wir bewegen uns mit hochkomplexen neuen technischen Möglichkeiten, aber Bediensprachen von ganz alter Zeit am besten nachvollziehen. Aber wenn Sie sich das mal anschauen, das hier sind so Fahrzeuge aus den 30er, 40ern. Natürlich sehen die anders aus als aktuelle Fahrzeuge. Wenn Sie jetzt in so eine S-Klasse einsteigen oder in 7er BMW, dann sehen die anders aus. Das Primäre, wie bediene ich denn mein Auto, hat sich so groß nicht geändert. Sie haben ein Lenkrad und Sie haben irgendwelche Pedale. Wenn Sie eine Automatik haben, sind es 2, ansonsten haben Sie halt 3. That's it. Nicht so kompliziert. Aber dahinter steckt doch eine unglaubliche Mächtigkeit Ihres Autos, das Ihnen zeigen will, ich kann viel mehr. Ich könnte dir richtig helfen. Und da meine ich, und das ist interessant in den Fahrversuchen, die wir gemacht haben, welche Hemmungen bei Menschen bestehen, sich auf dieses Angebot einzulassen und zu sagen, ich habe das verstanden, du kannst mehr, dann müssten wir uns anders unterhalten. Dann kann ich dir gar nicht mehr sagen, wie bisher, bitte jetzt bremsen, jetzt Gas geben, hier lenken, dort nicht lenken. Wenn du mehr kannst, wenn du mehr anbietest, dann müssten wir uns eigentlich anders unterhalten. Und das möchte ich Ihnen zeigen, die Akzeptanz dieser geänderten miteinander Umgehensweise. Und ich zeige Ihnen das an einem Experiment, das wir gemacht haben. Und da geht es eben um teilautomatisiertes Fahren. Also ein Auto, wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass es das tut. Das ist der Flugplatz in Griesheim. Das war das Versuchsszenario. Ich spreche hier rein. Das Versuchsszenario, ein Auto, ein Hindernis und Sie müssen drumherum fahren. So weit, so trivial. Und dieses Szenario können Sie sich vorstellen. Natürlich war nachgebildet, Sie fahren und entweder ein Fußgänger oder ein Fahrrad fällt Ihnen auf die Fahrbahn. Was machen Sie? So weit, so einfach. Das haben wir nachgebildet. Auch das ist einsichtig, dass man da keine echten Fahrräder nimmt und schon gar keine echten Fußgänger. Das sei ja nun nicht besonders ethisch, sondern man baut dann sowas auf. Und dann kommt immer die Frage, ja, ist das dann realitätsnah, ist das realitätsnah? Ich bin selbst oft genug gefahren. Ich glaube Sie, oder ich hoffe, Sie glauben mir, wenn Sie fahren und nichts ahnen, denn hier wussten die tatsächlich nicht, dass sich hier was drin versteckt. Man sagt, fahrt einfach mal, dass Sie schon einen Schreck kriegen. Wenn ziemlich vor Ihnen irgendwas aufkommt, was rot-weiß ist und Sie nicht wissen, ist das aus Schaumstoff oder ist das aus Metall? Und dagegen zu dengeln, wenn es aus Metall ist, die meisten wollten es nicht. Die Reaktionen, das ist das, was ich meinte mit gemeinsamer Sprache. Das Auto als eine technische Entität, wie Sie sie genannt haben, als eine technische Entität erwartet von Ihnen eine Sprachäußerung. Das erwartet, dass Sie ihm sagen, was zu tun ist. Und in diesem Fall zeige ich Ihnen jetzt, das ist eine Versuchsfahrerin, aber nur deshalb jetzt Fahrerin, weil da die Videos so schön aufbereitet sind, aber das hätte ich Ihnen auch identisch zeigen können von Fahrern. So wird dann untersucht, man hat verschiedene Kameras, schaut sich das an und jetzt sehen Sie die Person, die sich dem Hindernis nähert und zwar, dass sie vorher nicht gesehen hat. Also es ist das allererste Mal, dass sie dieses Hindernis entdeckt. Ich denke, man kann das einigermaßen sehen. Also hier gestikuliert sie, hier unten ist der Fuß und jetzt wird irgendwann das Hindernis kommen. Sie sehen das auch. Sie macht A, der Fuß bleibt in Ruhe, die Hand geht zum Herz. Der Fuß ist immer noch relativ hier am Rumsuchen, die Hand hat aber das Herz gefunden. Und Sie sehen, dass sie glücklich ist, dass nichts passiert ist. Was interessant für uns ist, die Reaktion Hand ans Herz, in dem Moment, wo sie das gemacht hat, hätte sie in diesem Moment auf die Bremse gedrückt oder am Lenkrad gedreht, hätte sie das Hindernis umfahren. Also es war nicht, dass man sagt, oh, sie hat das ja gar nicht gesehen, es war viel zu kurz. Nein, nein. Nur die Sprachäußerung von ihr war nicht die dem Fahrzeug adäquate. Und dann kam natürlich sofort, jetzt ein Techniker, das ist die Firma Continental, ein enger Partner, wie Frau Gehring weiß, der TU Darmstadt, die sagen, oh, da haben wir was für Sie. Da entwickeln wir jetzt eine Technik. Und was sie für eine Technik entwickelt haben, das werde ich Ihnen gerne zeigen. Aber das Erste für uns interessant war, was passiert, es kommt ein Hindernis, wir haben ein Objekt, technische Entität, die ein Interface anbietet, mit dem ich reagieren könnte und hier ist etwa, gutes Drittel, ein bisschen mehr, hat nichts gemacht. Also das, was Sie gesehen haben, eben auch vollzogen, also einfach durchgefahren. Ein bisschen mehr hat gelenkt, was in dem Fall eine gute Reaktion war, ein kleiner Teil hat nur gebremst. Also die meisten haben einen Schreck gekriegt und haben einfach das Lenkrad verrissen, was auch in Ordnung ist, es ist ja Griesheim, da haben sie Platz. Und ein paar Leute. Vorsicht, ich habe gesagt, wenn so ein Mikrofon steht, dann müssten Sie vielleicht diese Äußerung rausschneiden. Was ich nicht gesagt haben möchte, ist, dass ich es in Ordnung finde, über die naturgeschützten Flächen in Griesheim zu fahren. Also diese Äußerung mögen Sie nicht interpretieren, sondern natürlich sagte ich, man kann kurz verreisen, um dann wieder rechtzeitig auf den rechten Pfad der Tugend zu kommen. Wow, das war knapp. Also das wäre eine vernünftige Reaktion gewesen, zu bremsen und zu lenken, das machen die wenigsten. So, also was man sich überlegt, schlau, wir bauen dir was ein, dir Auto, nämlich eine, früher hat man so schön gesagt, Intelligenz. Ich selbst habe promoviert unter dem großen Schlagwort der Expertensysteme. Ich habe ein Expertensystem programmiert und war ein Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da war man ziemlich stolz drauf. Also der Traum, mit unseren Mitteln Menschen nachzubilden in ihrer Kernkompetenz der Intelligenz. Jetzt denken wir, die Autoentwickler, sie könnten sowas, und ich zeige Ihnen, was sie da gemacht haben. Sie entwickeln ein Autochen, das ist jetzt nachgebildet. Und das, was Sie da sehen, ist automatisch. Und was nachgebildet wurde, das war übrigens bei einer Präsentation der Fahrende da im Auto, was Sie nicht unbedingt sehen können, ist der damalige Präsident, Herr Börner. Aber der hat definitiv auch nicht gebremst. Das war definitiv auch in seinem Fall die Maschine. Sie sehen es nochmal. Und es mag für die meisten unspektakulär sein, wenn Sie in so einem Auto sitzen, das ist heftig. Das geht richtig in die Eisen. Und es haut sie ziemlich nach vorne. Und der Witz ist, sie fahren, natürlich wissen sie alle, gucken auf sie, irgendwas wird jetzt passieren. Sie sehen dieses komische Ding da vorne und wissen auch, irgendwas wird jetzt passieren. Das zieht rüber, das haut in die Eisen, das ist schon spektakulär. Und jetzt war unsere Frage, das hat ja noch nichts mit gemeinsamer Sprache zu tun. Sondern was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich das Unverständnis der einen Seite dadurch gelöst, dass ich abkapsle. Ich habe kein Miteinander mehr, sondern ich sage einfach, die reden so ein Blödsinn, Menschen mit Maschinen, lasst uns doch die Maschinen allein mit sich reden. Die gucken nach außen, die Menschen können da drin machen, was sie wollen, ein bisschen lenken, ein bisschen bremsen, wen interessiert es, wir fahren, wie wir wollen. Und das funktioniert nicht. Und das war eine interessante Erkenntnis. Und das, wie gesagt, das klingt jetzt zu sehr nach Auto, aber ich hoffe, dass auch durchklingt, dass ich das übertragbar sehe. Nämlich dieses Übertragen, dann lasst uns automatisieren, lasst uns aber den Mensch da drin sitzen und lasst ihn sozusagen als letzte Fallback, also als derjenige, der da ganz zum Schluss noch was machen kann, sehen. Und was leider Gottes jetzt, ich will es nicht dunkler machen, um diese Tageszeit wäre das fatal. Ich will es auch nur Ihnen interpretieren, solche Missschriebe kriegt man. Was passiert? Nein, Sie ahnen es schon, da fährt jemand. Und Sie haben ja unsere Person gesehen, die ihren Fuß die ganze Zeit noch auf dem über dem Bremspedal und auf dem Gaspedal hatte. Jetzt bremst ein Auto ganz stark. Ja, was machen Sie denn automatisch? Sie fallen nach vorne. Und wo fallen Sie rein? In die Gaspedal. Das heißt, auf einmal sagen Sie Ihrem Auto, fahr schneller. Das Auto denkt aber gerade, oh, ich sollte bremsen. Was ist jetzt? Und das wäre jetzt dieses Thema, wie gehen wir miteinander um, wenn wir jetzt wirklich kooperativ sind? Sagen wir, mich interessiert überhaupt nicht mehr, was der Mensch sagt. Der soll in seiner Welt leben. Wir leben in der technischen Welt. Oder sagen wir, wir müssen uns abstimmen. Und das ist hier eine offene Frage. Das verhindert viele automatisierte Systeme im Straßenverkehr, weil wir nicht wissen, wie wir die Reaktionen von Menschen deuten sollen. Das wird dann viel feiner untersucht. Dann hat man Algorithmen dahinter. Es gibt mittlerweile solche Systeme in real laufenden Fahrzeugen. Daimler hat solche Sachen auf der Straße. Und wovor die teuflisch Angst haben, ist, dass eine Fahrerinnenreaktion missgedeutet wird. Dass dieses nach vorne fallen nicht ein nach vorne fallen war, sondern ein, ich habe es besser gesehen, ich will nicht bremsen, ich will da vorbeifahren. Also hier ein, wie interpretieren wir das? Und ein zweites, wie ich finde, auch ganz interessantes Ergebnis ist jenes, was Sie jetzt sehen werden, typische Situation, Sie fahren auf der Autobahn, hoffentlich nicht mehr heute Abend, werden ein bisschen müde und da steht jemand. Also dieses Fahrzeug steht, sei es im Stau, sei es irgendwas anderes, und Sie kommen da jetzt angesaust Ihres Weges, zack, zack. Und was Sie jetzt sehen werden, ist wieder automatisch. Und wenn Sie auf den Kopf, ich will Sie nicht nochmal zeigen, wenn Sie auf den Kopf des Beifahrers achten, und das war eine geübte Versuchsleiterperson, also die das sehr oft gefahren ist, das schlackert schon ganz schön. Also hochautomatisiert. Und solche Fahrmanöver fahren Sie nicht einfach. Das kostet schon einiges. Und die interessante Frage war dann, bei den Versuchspersonen, die das erste Mal erlebt haben, das, was da eben passiert ist, wer hat das gemacht? Und Sie sehen, dass über die Hälfte gesagt hat, ja, ich. Klar sind alle tolle Autofahrer und Autofahrerinnen. Aber alle haben hinterher steif und fest behauptet, ich habe doch gelenkt, das ist ja klar. Wer denn sonst? wer kommt an Hindernissen vorbei wie ich? Und da wir definitiv die Messschriebe kannten, konnten wir sagen, nee, definitiv nicht. Weil in diesem Moment haben wir dich abgekoppelt. Und du warst gar nicht im Spiel, also konntest da machen, was du wolltest. Was interessant war, und das ist dieses Aufeinander-Eingehen, ist, wir haben solche Strategien gewählt, die scheinbar, jetzt kommt dieses berühmte intuitiv wieder ins Spiel, also das, was die meisten auch in der Situation gemacht hätten, hätten sie es denn gekonnt. Also es war genau diese Situation, es passiert etwas, man sagt, ja genau, das hätte ich ja auch gemacht, es ist nur ein Stück vorweggegriffen worden. Also das wäre sicherlich etwas, was uns in diesem Zusammenwirken interessiert. Wie können wir Technik so gestalten, dass tatsächlich auch eine gewisse Vorwegnahme getroffen wird von menschlichen Reaktionen, die dann, so sieht es hier aus, zu einer hohen Akzeptanz führen, aber natürlich auch mit der großen Gefahr belegt sind, dass Menschen tatsächlich glauben, sie hätten das momentan ganz allein alles gemacht. Das ist die Gefahr, der große Vorteil, sie sind sehr nah beieinander. Zwischenfazit, ich bin auch jetzt bald bei meinen letzten Ausführungen, damit wir auch wirklich Diskussion noch haben. Zwischenfazit wollte ich jetzt nicht von mir geben, sondern von einem Entwickler, und zwar ist es der Vorstand für Forschung und Technologie, Dr. Weber von Daimler. Und das ist interessant, weil Dr. Weber, letzte Woche gab es bei Daimler den sogenannten Second Sustainability Day. Daimler beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit. Welch Wunder, das ist ja das Vorzeigeunternehmen für Nachhaltigkeit. Und Dr. Weber war zugegen und berichtete uns, dass Autofahren der Zukunft radikal anders sein wird. Natürlich Elektromobilität und alles ist ganz anders. Es hat nichts, wir müssen uns komplett umstellen. Aber wenn es dann darum geht, um das Fahren an sich und das Umgehen mit der Technik, dann ist es so radikal dann doch nicht mehr. Weil dann kommen so die Basics wieder raus, nämlich, ja klar, Computer sind gut und Technik ist gut, aber wir Mensch, Klammer auf, ich Entwickler, ist besser. Ich will Chef im Ring bleiben, ich will das Sagen haben. Das wird uns jetzt begleiten in den nächsten Ausführungen. Also dieses, wenn wir eine gemeinsame Ebene begegnen, müssen wir das gleichberechtigt tun? Meine Aussage, ich glaube ja, es muss ein gleichberechtigtes Treffen sein. Oder ist es diese Denkweise, die noch sagt, nein, es muss sozusagen eine menschdominierte Spielfeld sein. Und es bleibt das Thema Emotionalität. Und auch das ist, glaube ich, einsichtig, dass das nicht nur fürs Auto gilt. Fürs Auto besonders, weil es eben so sehr mit Emotionen belegt ist. Deswegen ist es ein dankbares Beispiel. Aber was uns jetzt beschäftigen wird in meinen nächsten beiden Themenfeldern, ist einmal das Thema Chef im Ring. Sind wir wirklich noch Chef im Ring, wenn es um Technik geht? Und das zweite Thema Emotionalität, wenn wir uns mit Maschinen auseinandersetzen. Ich denke, das sind Themen, die Sie vielleicht auch in Ihrer Ringvorlesung behandeln. Wenn es zu einer Fusion kommt, gibt es einen Begriff, die Mensch-Maschinen. Das Wissen, dass es mit der Technik schwer werden könnte, habe ich Ihnen das Video von Kraftwerk jetzt doch nicht mitgebracht. Es gibt einen wunderschönen Konzertausschnitt. Wer Kraftwerk mag, wird mir zustimmen mit dem Begriff wunderschön. Die es nicht mögen, werden sagen, furchtbar nervtötend. Aber es gibt ein sehr schönes Video zu dem Thema Mensch-Maschine und das eben als Text hat A. Dann muss ich Ihnen das der Text zu diesem Lied, der ist ja sehr eingeschränkt, ist die Menschmaschine, halb Wesen, halb Ding. Und Sie wissen, dass Kraftwerk sich schon immer inszeniert hat als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Also eigentlich, das ganze Konzert haben Sie vier Figuren auf der Bühne stehen, die nichts anderes machen als ich hier, aber hier noch einen Laptop vor sich haben und das ist das Konzert. Und Sie haben eine Masse vor sich, die jubelt und tobt, aber eigentlich, Kraftwerk schon immer sagte, das, was wir machen, können auch Maschinen und die können das viel besser. Ich zeige Ihnen auch später dann die konsequente Umsetzung dessen, was Sie da behauptet haben. Also hier schon angedacht und das schon in den 70er, 80ern, das wissen die meisten, jetzt ein Revival und das Revival deswegen, weil wir Mensch-Maschinen haben und zunehmend mehr in unserer täglichen Umgebung auch sehen. Das ist jetzt hier ein bisschen futuristischer, so ein Versuch, wo sie Augmented Reality betreiben, also diese Person kriegt hierüber irgendwelche Informationen eingespielt, hat hier einen Laptop, wo sie auch interagiert, sieht noch furchtbar unhandlich aus, aber sehen Sie mal jemand durch die Gegend laufen, der heutzutage so ein kleines Headset hat und dieses Ding und damit können Sie relativ viel machen. Sie können nämlich, während Sie laufen, navigieren, Sie können hier, während Sie laufen, tatsächlich sich Informationen einholen. Ich weiß, dass es in Darmstadt gibt. Sie kommen an gewisse Punkte, tippen eine Nummer und kriegen zu diesem Punkt Informationen geliefert. Derzeit noch müssen Sie hier drauf gucken. Es ist ein Klacks. das auch auf so eine Brille einzuspielen. Das kostet sie 1-2 Jahre, es kostet sie jetzt viel Geld. In 2 Jahren haben das Jugendliche mit Sicherheit auf irgendeine Brille, wo sie Informationen eingespiegelt bekommen. Und dass das lukrativ ist, diese Menschmaschinen dann, sehen Sie hieran. Ein glänzendes Feld für Werbung. Yahoo, Google. Überlegen Sie, welches Potenzial Sie haben, wenn Sie durch die Gegend laufen und hier jede Person mit irgendwas belegen können. Die Informationen sind zum größten Teil verfügbar. Alle wissen wir, was in Twitter, was in Xing, was in Facebook an Informationen drin ist. Das kostet mich nicht so wahnsinnig viel, wenn ich nur ein entsprechendes Gesichtserkennungsprogramm habe, hier auch zuzuordnen. Hier, also es ist ein Registered Sex Offender. Also Sie können auch irgendwelche Sachen, die ja vielleicht ganz wichtig sein können, dazu packen. Und das ist eigentlich das, was unter Mensch-Maschinen ein Stück weit verstanden wird. Und das sind auch Dinge, ich weiß nicht, ob Sie die hier schon diskutiert haben oder noch diskutiert werden, in diesem Thema informelle Technologien, das Zusammenwachsen, ich weiß, dass Kollege Nordmann sich dazu ja auch schon einige Gedanken gemacht hat, sozusagen die Körperlichkeit der neuen Technik, die eben so nah an Sie rangeht, dass Sie Kontaktlinsen haben. Das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, dieses hier, was furchtbar monströs aussieht und was wirklich nach Mensch-Maschine aussieht, sieht doch bei weitem eleganter aus, wenn Sie diese Kontaktlinse einsetzen. Und diese Kontaktlinse hat Schaltkreise drauf und Sie kriegen diese Information, die eben dieses große Monstrum von Brille dargestellt hat, direkt auf die Kontaktlinse. Das ist eigentlich durch Mikrotechnik vielleicht noch nicht serienreif, aber zumindest im Zustand, dass ich Ihnen zeigen kann, das ist eine Menschmaschine. Und das hier, diese japanischen Entwicklungen kennen Sie auch, kommt natürlich aus dem Bereich der Rehabilitation, aber hat natürlich eine hohe Attraktivität, hier auch in der Arbeitswelt zu sagen, wenn wir Mitarbeiter haben, die 200 Kilo locker heben könnten, und das können sie mit so einem Anzug, dann wäre das interessant. Oder hier, klar, Rehabilitation, aber stellen Sie sich vor, da gibt es einen sehr schönen Ausschnitt aus einem James-Bond-Film, der genau so einen Arm hat, der furchtbar viele Sachen kann. Also es gibt Ihnen natürlich auch andere Möglichkeiten. So, das ist auf einmal, was ich meinte, sind Sie noch Chef im Ring? Ist das wirklich eine Sprache, die von Ihnen definiert wird, oder ist es eine Sprache, die durch die Technik gegeben wird? Und da behaupte ich, das alles deutet für mich in eine Richtung, Technik definiert auch ein Stück weit Sprachen, die sehr nah an menschlichen Verhaltensweisen sind. Deswegen kommen sie uns gar nicht so ungewöhnlich vor, aber wir müssen uns darauf einstellen. Also auch Sehgewohnheiten ändern sich, Bewegungen ändern sich, wie Schnittstellen verändern. Also diese Schnittstellen verändern. Und ein zweiter und dann abschließenden Teil, den ich Ihnen noch zeigen wollte, ist jetzt dieses Thema Emotionalität. Emotionalität auf Maschinenseite sieht für mich so aus, dass sie eben den Maschinen so viel beibringen wollen von menschlicher Emotionalität, dass sie eine höhere Akzeptanz finden. Interessanterweise, ich hatte es auch Herr Kaminski schon gesagt, Kraftwerk kommt zweimal vor, das ist das zweite Mal. Das ist eben das, was ich damals, ich habe Robotik vertieft, faszinierend fand, dass eine Musikgruppe Roboter entwickelt hat, die sie ersetzt. Und wenn Sie das Konzert mal sich anschauen, diesen Ausschnitt, das finde ich faszinierend. Da stehen auf einmal auf der Bühne bei dem Lied Wir sind die Roboter nicht mehr die 4 Musiker, sondern 4 Roboter mit den Gesichtern der Musiker, die sich bewegen und das Volk tobt. Sie haben eine hochemotionale Reaktion. Alle sind am Winken und machen und tun und da vorne stehen eigentlich nur Roboter, die ganze Zeit so machen. Wobei auch unter uns der Unterschied zu vorher zu Kraftwerk, die auch so machen, ist minimal. Die Aussage von Kraftwerk war damals, wenn wir die Dinger so gut kriegen, brauchen wir selbst nicht mehr auf Tournee. Das fanden wir nämlich immer schon blöd. Also warum sollen wir da vorne rumstehen mit Laptops? Aber die wollen uns halt sehen, wenn wir Roboter hätten, die das machen. Und sie sehen, die scheinen eine Emotionalität zu haben, dadurch, dass sie so aussehen wie die. Hätten die einfach nur da irgendwelche technischen Dinge hingestellt, das wäre nicht so attraktiv. Aber die sehen so aus. Und da sehen sie auch so ein Gesicht. Das scheint wirklich etwas zu sein, was fasziniert. Die sehen so aus. Die sind ja ziemlich echt. Die benehmen sich so. Und das wäre jetzt der Abschluss noch des Beispiels und dann fasse ich zusammen und dann diskutieren wir. Aha. Sie sind schuld. Und zwar da fehlt jetzt der Ton wahrscheinlich, weil diese Geräte suggerieren, sie seien Lautsprecher, aber sie sind keine Lautsprecher. Aber das Setting sieht total cool aus. Wir probieren es trotzdem, gucken wir, ob ich hier einfach den Ton ein bisschen lauter machen. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere. Was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist den Trailer zu Christmas Carol, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, was am Donnerstag angelaufen ist, glaube ich, letzte Woche angelaufen ist. Und da wissen Sie, dass Jim Carrey die Hauptrolle spielt. Jetzt müssen wir gucken, ob das auch so geht, wie ich mir das vorstelle. Ein bisschen, ganz kurz. Dieses Gesicht, wenn Sie das mal anschauen, das ist faszinierend. Und das ist auch das, es gibt viele schlechte Kritiken, also Gott bewahre, verstehen Sie es nicht so, dass ich diesen Film hier promote. Was aber schon interessant ist, ist natürlich die Technik, die mittlerweile so weit geht, zu sagen, Sie nehmen echten Schauspieler, nehmen dessen Bewegung, auch das gab es schon. Aber jetzt in eine Güte zu kommen, dass Sie bei solchen Ausschnitten nicht mehr wirklich unterscheiden können. Und was das Faszinierende war, fand ich ein Interview mit Jim Carrey, der gesagt hat, seine Familie war tief erschrocken über den Film, weil sie gesehen haben, wie er aussieht, wenn er alt ist. Ich fand das interessant, dass man sagt auch, er ist mit Abstand der beste Charakter, der umgesetzt wurde. Und was dahinter steckt, ist, dass sie eigentlich diese Grenze Mensch-Technik vollkommen verschwimmen, dass da steht Jim Carrey, aber eigentlich sehen sie nur eine animierte Figur und früher hatten sie das einen Zeichentrickfilm, ist das noch ein Zeichentrickfilm? Und das, was wir hier sehen, dieses Zusammenwachsen ist, auch meine These, ist eigentlich nur ein Vorbote. Ich schließe das Ganze ab. Also, wenn Technik einträgt in alle Bereiche, Technik einträgt ins Kino, Technik einträgt in ihr privates Leben, dann muss es vertraut sein. Es darf nicht fremd sein, weil sonst können Sie mit dieser Technik nichts anfangen. Die Schnittstellen rücken näher an Ihren Körper. Sie werden so vertraut, dass Sie die direkt an den Körper lassen. Wenn sie freundlich sein soll, ist sie emotional. Und, das ist meine These, unser Leben ist natürlich künstlich. Also es ist nichts, sozusagen, was Fremdes ist. Das zum Abschluss. Und wie gesagt, ich freue mich auf eine Diskussion, möchte noch eine Sache, das macht man dann so, man zeigt normalerweise, welches Buch man geschrieben hat. Wir haben auch Bücher geschrieben, andere als Autobücher. Aber das ist vielleicht ganz interessant, weil es so schön passt zu dem heutigen Vortrag. Morgen ist der World Usability Day. Und dieser World Usability Day, also der Tag der Gebrauchstauglichkeit von Produkten, ist immer eigentlich ein Tag, wo über Produkte geschimpft wird, wie schrecklich die sind. Wir werden den morgen begehen im Cielo, oben am Ludwigsplatz. Und wer Interesse hat, mag kommen. Und da werde ich das auch nochmal ausführen, vor den dann kommenden, um zu sagen, Technik an sich ist nichts Schlechtes und sie ist auch nicht einfach unhandlich, sondern es liegt vielleicht daran, dass wir uns noch nicht gemeinsam aneinander gewöhnt haben und in Sprachen sprechen, die wir verstehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihrer Aufmerksamkeit und jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren. Dankeschön. spannenden Vortrag, der gerne hätte 1,5 Stunden sein dürfen. Ich glaube, ich habe 1 Stunde gesagt. Fragen? So, dieser Grafik, die Sie ziemlich am Anfang hatten, mit der Nennmaschine und dem Interface dazwischen, dass das verschwinden könnte, das ist eigentlich eher so, dass quasi die Pfeile, die Sie dazwischen hatten, also die Kommunikation damit verschwindet und das Interface im Prinzip sowohl mit uns als auch der Maschine verschmilzt. Das ist eine andere These, die Sie oft hören, dass Sie sagen, eigentlich gibt es nur noch Interface. Ich traue dem nicht. Und ich glaube, dass Sie direkt mit Technik zu tun haben. Also, dass Sie auch im Auto, was Sie da gesehen haben, direkt mit dem Fahrzeug zu tun haben. Sie haben eben kein Lenkrad oder sonst irgendwas in der Hand, sondern Sie haben eine direkte Reaktion und eine Technik darauf reagiert. Ich weiß, dass es diese Diskussion gibt, zu sagen, ist das nicht eigentlich alles Interface? Aber das Interface verdeckt Ihnen den Zugang zur eigentlichen Technik. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das Interface ist, was dominieren wird, sondern der direkte Zugang zu Technik. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine These, die wir noch prüfen müssen durch die Wirklichkeit. Herr Gern. Ich habe mich ungefährlich bei dem Beispiel mit dem Auto und dem Lenker eine Beziehung hergestellt zu etwas, was mich auch lange interessiert hat, nämlich mit der Entwicklung der Intelligenz, sowohl bei Menschen als auch bei den Maschinen. Und das Ergebnis war jedes Mal, warum sozusagen ich Ihre Ergebnisse, warum wir London anzweifeln, der Prozess der Untersuchung der Intelligenz liegt immer auf Individualisierung aus. Ja, das heißt, Sie könnten sozusagen keinen Algorithmus finden, der den unterschiedlichen Menschen in Benutzung des Lenkrades gemeinsam ist. Es gibt womöglich diese Fiktion einer gemeinsamen Reaktion von Menschen. Ja, also alle Forschung in Bezug auf die Intelligenz hat genau dazu geführt, dass sozusagen so eine Konstanz, der Verhaltensweise, der Eigenschaften, der Zustände fast nie eingetreten ist. Und deshalb ist auch das Ergebnis der Lernforschung auch angegeben. Ja, am Ende steht die Individualisierung, die alle Verallgemeinerungen immer schwieriger macht. Auch was sozusagen die. Das ist das eine. Und jetzt will ich einfach mal eine andere. Wenn Sie jetzt auf die Sozialwissenschaften schauen würden, ja, da gibt es die eine Größe gar nicht mehr, mit der Sie operieren. Mensch. Keine der Sozialwissenschaften hat mehr das sozusagen, was Sie sozusagen als natürliches etwas unterstellen. Den Menschen. Ja, da gibt es Rollenträger, soziale Akteure, gibt Agenten. Und welche Sprachform aber der Mensch ist ein ganz, ja, ja, sozusagen, kommt aus vergangenen Zeiten, ja, ja, wo man. Und einfach nur eine letzte Frage, ein letzter Hinweis, von Natur aus künstlich, beziehungsweise natürlich künstlich und so weiter, ist eine Definition, die steht bei Herbert und wird dann von der Anthropologie im 20. Jahrhundert ununterbrochen wiederholt. Natürlich künstlich, wenn man nach dem Menschen gefragt ist, ja, was sonst? Also ist schon vorher künstlich, bevor er jetzt sozusagen umgekehrt. Also herzlichen Dank. Also die letzte Bemerkung, eben das war das, was ich erhoffe, dass diese beschränkte Sichtweite eines Ingenieurs ergänzt wird durch solche Betrachtungen, weil ich auch nicht es als Innovation Ihnen verkaufen wollte, Gott bewahre, nein, ich wollte es Ihnen aber aus der Sicht eines Ingenieurs darbieten. Die ersten beiden, dazu lassen Sie mich Folgendes sagen. Ich stimme Ihnen zu, dass das suggerieren könnte, wir wollen eine Standardisierung und sehen Menschen identisch. Meine Disziplin, die Arbeitswissenschaft, die ja sehr enge Beziehung übrigens auch zu den Sozialwissenschaften hat, in der Psychologie, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir einen sehr individualistischen Blick auf Menschen haben. Also wir sind anders als viele andere Disziplinen, die eben nicht in Rollen denken, sondern teilweise ganz oft im Individuum denken. Das heißt, sie werden bei uns ganz oft Individualuntersuchungen finden. Und das wäre ein Missverständnis, wenn ich jetzt gesagt hätte, es gibt eine Sprache, die alle abdeckt. Nein, was ich meinte ist, dass wenn Sie das Umgehen miteinander haben, dann müssen Sie davon ausgehen, hier drüben haben Sie eine Pluralität von Menschen, ganz unterschiedlicher Art. Sie packen sie dann zusammen in Rollen, Sie packen sie zusammen, wie auch immer. Oder Sie nehmen, wie Sie es gesagt haben, das Individuum, den Einzel, das war Ihr erster Teil der Frage, das Einzel, und Sie haben eine Maschine, die damit umgehen muss. Und da scheitern fast alle Interface-Konzepte, weil die immer daraus ausgelegt sind, irgendeine Form von Standardisierung zu haben, zu sagen, also die ist jetzt mal fix, das ist unser Interface, das passt auch dazwischen. Und was unsere Herausforderung derzeit ist, ist hier so große Flexibilitäten hinzubekommen, dass eigentlich die ganze Pluralität, die Sie haben, mit denen Sie umgehen können, abgebildet wird. Es wäre eine Missinterpretation, aber leider Gottes ist sie so rübergekommen, wenn Sie mich so verstanden hätten, ich suche nach einer Sprache, die sozusagen standardisiert definiert, so Esperanto für Autos. Das ist es gerade nicht. Sondern es ist zu sagen, das ist ein Dialekt, das sind Dialekte, die vorkommen, das sind hohe Unterschiedlichkeiten. Und deswegen glaube ich, dass dieses Denken im Interface, dass das irgendwie schon regeln wird, unglaublich schwierig ist. Und das ist ja das, was wir haben. Also das, was ich Ihnen gezeigt habe an Technik, das reagiert höchst individuell. Das ist ja das Ganze, was es unglaublich schwierig macht. Dass Sie interpretieren müssen, da habe ich jetzt jemand, der will das so, der andere will es anders, in dem Fall mache ich es so, im anderen Fall mache ich es anders. Und das hat was mit Gewohnheiten zu tun. Wenn Sie mit einem oft zu tun haben, bilden sich Gewohnheiten raus. Und dann, wenn der das so macht, der oder die Fahrerin, dann wollen die das wohl so haben. Und das ist etwas komplett anderes als das, was wir bisher hatten. Man kann es technisch fassen als Adaptivität von Interfaces, aber das reicht aus meiner Sicht bei weitem nicht aus. Also wie gesagt, wenn eine Verkürzung. Entschuldigung. Zwei Fragen zu diesen schönen Illustrationen, die Sie gezeigt haben aus der Financial Times. Ja. Zunächst mal hat mich gewundert, dass technische Innovation tatsächlich durch sauberen Dekaden gefunden wird. Wenn Sie keine Geschichte schreiben wollen, funktioniert das tatsächlich so? Das wäre die erste Frage. Zweite Frage, ich habe mich gefragt, natürlich ist die Financial Times nicht die Emma, aber ich habe mich gefragt, wie viele Jahrhunderte wir noch brauchen, um an Platz des Schreibtisches vielleicht Das war ein Bündel von Fragen, auf das ich. Also zunächst erstmal diese Technikgeschichte. Natürlich ist es geschuldet einer Darstellung und natürlich ist das unglaublich reduktionistisch, was aber schon interessant ist. Und da lassen sich, glaube ich, auch die Zeitlinien, ob sie jetzt exakt in Dekaden laufen oder nicht, einigermaßen korrekt abbilden, ist tatsächlich der Einzug des PCs, des Personal Computers. Das ist das Einzige, was Sie ungefähr in dieser Dekade verorten können, in seiner Verbreitung. Die anderen Sachen, die sind sicherlich ein bisschen holzschnittartig zurechtgeschnitten. Was ich schon interessant finde, ist, und wenn Sie das jetzt, wie gesagt, ein bisschen überlagern, auch die Zeiten, trotzdem werden Sie feststellen, so große technologische Sprünge haben Sie da drin nicht. Also die sind wirklich, wirklich nicht in Dekaden zu finden. Weil ob Sie jetzt, gut klar können Sie sagen, das Telefon ist ein anderes als das Telefon und haben eine Rechenmaschine, aber diese Sprünge, die werden, und das können Sie auch belegen durch andere Studien, und das ist wirklich Mainstream, Durchschnitt, so sahen die aus. Also von daher, Dekaden nein. Aber die grundsätzliche Linie, ja, das fand ich, deswegen habe ich es gezeigt. Also vergessen Sie das hier oben, aber ich glaube, die grundsätzliche Aussage stimmt. Das Thema Geschlecht, Geschlechterbeziehung, es freut mich, wenn Sie gemerkt haben, dass ich versucht habe, und das war nicht nur aus politischer Korrektheit, sondern weil ich aus dem Fach Arbeitswissenschaft komme und wir versuchen, Arbeitsplätze unabhängig beispielsweise von Geschlechtsspezifika zu definieren. Heute ist ein großes Thema Demografie. Wir tun das auch unabhängig von Alter, wo immer es geht. Also von daher ist das nicht nur eine politische Korrektheit, sondern das ist ein Berufsethos, den Sie haben müssen. Unser Fach, dass Herr Weber den nicht hat, finde ich insofern interessant. Ich habe ihn ja erlebt beim sogenannten Nachhaltigkeitstag, wo ein großes Thema Personal ist und wo ein großes Thema ist Ingenieurinnen bei Daimler und tief drin, aber das ist tief drin, ist das noch nicht angekommen. Also tief drin ist das der Chef im Ring. Und klar, die Financial Times, Sie haben, das finde ich ganz interessant, die Financial Times in einer Linie mit Emma zu setzen, also das ist sicherlich. Aber Sie haben recht, es wäre eigentlich, und das wäre auch in der Diskussion, die wir eben geführt haben, konsequent gewesen, hier die Rollen zu verdrehen. Das wäre eigentlich das deutliche Zeichen gewesen, es ist nicht mehr so, dass Sie hier Leute haben, die eine gewisse Techniksprache können. Deswegen hat man das ja, das war ja auch ein Machtanspruch zu sagen, wir können etwas und ihr könnt das nicht. Wir eignen uns Sprache an, ihr nicht. Wir können Interfaces, ihr nicht. Und das löst sich hier auf. Also ich sehe unglaublich junge Menschen beiderlei Geschlechts, die damit brillant umgehen und das hat überhaupt nichts mit Mann und Frau mehr zu tun. Meine Hypothese. Aber das, also insofern finde ich es eine interessante Frage, das nochmal zu suchen. Wir haben es nicht getan. Es ist eine schlichte Hypothese. Sie lassen sich identifiziert haben mit der Maschine oder sogar in der Identität davon gesprochen haben. Also, da der Mensch, hier ich die Maschine. Das leitet auch so ein bisschen in die Richtung, die ich für richtig halte. Die Maschine selbst ist nämlich nicht ein vom Himmel kommendes Ding, sondern die Maschine selbst ist das Ergebnis eines Menschen. Das heißt, die Maschine ist der Ausdruck eines Menschen. Bei mir in meiner Arbeit ist das relativ naheliegend, weil ich Informatiker bin. Und dabei ist das Programm, was ich schreibe, der Ausdruck ein Stück weit meiner Persönlichkeit. Das kann man leider an der einen oder anderen Stelle sogar ablesen. Und daher denke ich auch, dass das nicht das Problem ist, dass der Mensch die Maschine nicht versteht oder die Maschine den Menschen, sondern es geht darum, dass die Menschen, die die Maschine erstellen, die anderen Menschen nicht verstehen. Und die Annäherung sollte also vielmehr an dem Punkt stattfinden, wo der Mensch, der die Maschine herstellt, eben nicht nur die Schnittstellen zu anderen Maschinen herstellen muss, sondern auch zu einem anderen Menschen. Und ich glaube, die Betrachtung fällt da ein bisschen runter. Sie merken ein Jucken meines Kopfes, dass ich eine hohe Attraktivität finde in dem, was Sie sagen. Jetzt kommt das Aber. Und ich auch viel mit Informatikern zu tun habe, auch hier innerhalb der Uni, aber auch in Vergangenheit. Und es gibt ja ein Paradigma, das Sie beschreiben, zwischen denjenigen, die entwerfen und denjenigen, die nutzen. Dieses Missverständnis ist sicherlich Ihnen auch geläufig. Donald Norman ist eigentlich jemand, den man immer wieder zitiert, weil er für Apple gearbeitet hat als Psychologe. Und deswegen ist Don Norman eigentlich oft jemand, weil er gesagt hat, es gibt die eine Welt des Nutzers und die Welt des Gestalters und deren Vorstellungen sind unterschiedlich und deswegen müssen wir nur vernünftige Interfaces gestalten. Und diese Interfaces sind sozusagen der Übersetzer. Ja? Und er hat genau das behauptet, was Sie sagen, wenn da irgendein Gerät nicht funktioniert, dann liegt das daran, dass die Gestalter nicht wissen, welche mentalen Modelle bei den Benutzern vorliegen. Die haben ein mentales Modell, Sie, Informatiker, denken, alle könnten so mit Computern umgehen wie Sie und wir Trottel können das nicht. Wir haben unterschiedliche mentale Modelle und da schalten wir jetzt einfach irgendein mystisches Ding dazwischen. Bei Apple war es dann damals eine besonders schicke Oberfläche und auf einmal versteht der Nutzer die Welt des Gestalters. Das war so ein bisschen, ist so die Diktion, also wir schalten einfach was dazwischen. Und da würde ich Ihnen zustimmen, genau das, was Sie sagen, ist eigentlich die Gestalter von dem hier, versuchen mit dem, und ich glaube, mein letztes Beispiel mit Christmas Carol ist überdeutlich, eigentlich Menschen zu kreieren. Kraftwerk hat immer versucht, Menschen zu kreieren. Die wollten ja keine Technik kreieren, sondern irgendetwas, was hochmenschähnlich ist. Natürlich basiert auf Technik, aber eigentlich ist das Vorbild das Menschsein. Und dann müsste es doch eigentlich möglich sein, das ist das, was ich sage, dann müsste es doch möglich sein, dass ich hier etwas habe, das eine hohe Ähnlichkeit mit dem hat. Und das scheint mir nicht so zu sein. Also alles, was ich erlebe, ist, ja, sie stecken ihre Persönlichkeit rein, aber was sie dann machen, scheint für andere unverständlich zu sein. Und Menschen, die sie nicht wirklich verstehen, gibt es natürlich auch eine Menge, aber ein Grundverständnis im Umgang mit anderen Menschen haben sie doch. Also warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert es nicht, dass sie sagen, ich stecke meine Persönlichkeit hier rein, dann müsste, klar wird jemand sagen, oh, das ist aber ein wunderliches Gerät oder der ist aber bockig, der ist aber verstockt, jetzt nichts gegen Informatik, aber irgendwas wird mir doch daran. Man wird doch irgendwas dem zuschreiben, aber man wird nicht, und das tun ja auch alle. Sie reden ja mit dem Ding so, als wäre es eine Gegebenheit, eine menschliche Gegebenheit, aber sie haben es so nicht programmiert. Und das finde ich interessant. Das ist, verstehen Sie, diese individuelle Umgehensweise, wenn das hier wirklich hochpersonifiziert wäre, dann müsste ich mit dem Ding anders umgehen können. Also, Sie merken, ich habe heute Abend keine fertige Theorie. Ich hatte gedacht, und will auch nicht hier erscheinen als jemand, das ist es, so wird es sein, sondern es ist einfach meine Gedanken, weil Standard ist das, was wir bisher diskutiert haben. Standard ist, dass ich immer gesagt habe, ja, Benutzer haben ein Modell, ja, Entwickler haben ein Modell und die müssen zusammenkommen. Da muss man, Sie ahnen gar nicht, wie viele Tests wir machen, um rauszukriegen, wie Nutzer ticken und dann bringen wir es zu den Gestaltern, sagen wir, Gestalter, so ticken die, mach jetzt mal. Also das ist gewohnte Praxis. Ich glaube, da gibt es einiges. Aber immer merke ich, die wirkliche Umsetzung funktioniert nicht. Und das treibt mich einfach momentan um. Marco, ihr als nächstes. Ja, erstmal vielen Dank für den sehr, sehr coolen Vortrag. Also, mein erster Punkt bezieht sich auf das Verhältnis von Technik und Umwelt, was Sie kurz angerissen haben. Und einerseits gesagt, unsere Umwelt sei von Technik geprägt. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Mensch und Maschine stehen sich quasi in die fremde Welt gegenüber. Das ist jetzt sozusagen aus meiner Sicht ein gewisser Widerspruch. Man könnte ja vielleicht auch sagen, wenn es so ist, dass unsere Umwelt von Technik geprägt ist, dann ist diese Entgegensetzung von Mensch und Maschine so eigentlich gar nicht, die ist nicht so primär, sagen wir mal. Wenn das so wäre, dann würde das allerdings noch lange nicht bedeuten, dass man nicht von einer Änderung sprechen könnte, wenn Interfaces zum Beispiel verschwinden oder wenn sich eben mit Bezug auf die Interfaces etwas wirklich Gravierendes ändert. Und ich glaube, das ist eben ein interessanter Punkt. Und zweitens würde ich eben auch sagen, dass die Vermittlungsstelle, also dort, wo Sie auch von Kooperation, Kommunikation, Sprachpraxis sprechen, dass das ja eigentlich der Punkt ist, den Sie im Blick haben, in erster Linie. Und an der Stelle hätte ich vielleicht zwei Fragen, oder an der Stelle komme ich ans Überlegen. Zum einen, ob nicht, wenn diese Änderung, also wie Sie die beschrieben haben mit den Interfaces, ob die nicht dazu führt, dass sozusagen auf der Seite der Technik und auf der Seite der Nutzer sich eigentlich nur die Form der Kommunikation oder die Form der Kooperation verändert. Also ob es nicht so ist, dass das Paradigma komplett eben erneuert wird oder irgendetwas in der Form geschieht, sondern auf der Beschreibungsebene sich einfach nur in diesem Zwischen sozusagen eigentlich etwas verändert, was man zum Beispiel daran sehen kann, dass eben im Kontext des Human Enhancement, wie Sie sagen, eine Körperlichkeit der neuen Technik zum Beispiel auftritt oder eine Emotionalisierung von Maschinen oder so etwas. Auf der anderen Seite, der zweite Punkt dazu wäre die Frage mit der Chefin im Ring. Sie hatten den Weber zitiert mit dem Fahrerakteur, der sagt, der Fahrer bleibt der Akteur, aber die Technik ist die bloße Unterstützung. Das wäre ja vielleicht gerade für eine Sichtweise, die nicht begreift, dass die Kooperation und die Probleme in diesem Zwischenfeld sich abspielen. Also dort, wo auf eine bestimmte Weise die Technik übergreift auf menschliche Verhaltensweisen und umgekehrt, also wo irgendwelche Anpassungsphänomene stattfinden. Also das nur so ein paar Versuche in der Richtung. Das würde dann eben auch bedeuten, dass der Verlust der Herrschaft, also die Tatsache, dass jetzt vielleicht eine Technik nicht bloße Unterstützung ist, sondern mehr, dass das nicht automatisch eine technisch-kritische Perspektive impliziert. Das ist ja auch oft der Fall, also dass man sozusagen diese zwei Dinge miteinander verbindet. Also dass wenn sozusagen das Ruder aus der Hand gerissen wird, dass gleichzeitig sozusagen so eine technisch-kritische Position zu implizieren scheint. Aber vielleicht ist das ja gar nicht der Fall. Puh. ja, erstmal herzlichen Dank. Ich glaube, dass ich nicht alles jetzt abarbeiten kann, aber ich würde gerne das Eingangsstatement aufgreifen und dann das wichtige Thema, das Dazwischen. Das habe ich so rausgehört, dass Sie das umtreibt, dieses Dazwischen. Das Eingangsstatement, dass Sie sagen, technische Umgebung und Mensch-Maschine so als Widerspruch, die können doch miteinander gar nicht umgehen, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ja, passt doch nicht zusammen. Weil wenn Sie permanent rumrennen würden und sagen, Technik ist schlecht, das sind eigentlich, die verstehen mich nicht, die kommen nicht mit mir zurecht, die Maschinen, dann hätten sie ein echtes Problem. Wenn wir diskutieren über das, und ich gehöre immer zu einer Disziplin, die alles immer erzählt bekommt, wenn was nicht gut läuft, wenn ich das alles ernst nehmen würde, dann muss ich zu einem Schluss kommen, eigentlich kommen Menschen mit Maschinen nicht zurecht. Es gibt ganz wenige, die mir sagen, das ist super, dass dieses, ab und zu mal kommt jemand und sagt, boah, das ging jetzt echt cool. Aber das ist wirklich die Minderheit. Vielleicht mal ein Apple-User, der irgendein neues App hier drauf hat und sagt, das ist vielleicht, dass jemand sagt, das war jetzt echt prima. Aber in der Regel werden sie selbst sich beobachten als eigentlich eine kritische Einstellung, die danach sucht, was nicht funktioniert. Und diese Einstellung, glaube ich, kann nicht mehr funktionieren, wenn sie umgeben sind. Dann werden sie so ein bisschen drauf. Wie das jetzt in Beziehung zur Technik zu deuten ist, weiß ich noch nicht. Aber sie kriegen ein echtes Problem. Und deswegen würden sie auch zu Recht sagen, nein, so sind wir ja gar nicht eingestellt. Wir haben uns ja ein Stück weit schon aufeinander zubewegt. Und jetzt kommt genau dieses Dazwischen. Was ich meinte ist, und vielleicht greift das auch nochmal Ihren Punkt auf, ich kenne eben Entwickler, die sagen, wir machen doch nur Technik. Die soll irgendwas können, eine Funktionalität. Das kann die dann auch. Und dann gibt es hier drüben jemand, der soll das halt lernen, damit umzugehen. Dann merkt man halt, dass das Pure, was hier ist, das zu lernen, ist schwierig. Lasst uns doch für das Dazwischen etwas kreieren. Ja? Da hinten, das müsst ihr gar nicht können und wissen, das ist Teufelszeug, das ist wirklich furchtbar kompliziert. Was wir euch an die Hand geben, im wahrsten Sinne des Wortes, ist nicht so kompliziert, das müsst ihr aber lernen. Und das andere, was hier ist, ist ja letztendlich, sie gestalten etwas. Und das war, fand ich Ihren Punkt so interessant, zu sagen, hier drüben sitzt ja nicht ein nicht Mensch als amorphes Ding, sondern als Rolle, als Individuum. Das heißt, das ist ja in irgendeiner Form ausgeprägt. Und was Sie, wenn ich mit Ihnen zu tun habe, werde ich ja auch sozusagen nicht mit einem anonymen Mensch zu tun haben, sondern eine gewisse Ausprägung. Das ist das, was ich aber direkt mit Ihnen mache, nicht mit einem Interface dazwischen. Jetzt machen wir das direkt. Und das wäre eine Vorstellung, Sie haben direkt mit der Maschine zu tun, die, wenn sie mit Ihnen in Kontakt kommt, auch entsprechend reagiert. Nicht über ein verschleierndes Interface. Und das ist dieses, natürlich interessiert mich das hier dazwischen. Was passiert hier? Was tauschen die aus? Welche Arten miteinander zu reden haben die? Welche Gesten sind für beide Seiten bekannt? Ja, das ist nicht zu sagen, ich mache hier einfach ein Interface und die Maschine da hinten, die ist anonym. Nein, ein Stück weit verstehe ich, da ist eine Maschine, die ist dazu da. Das ist das, das, dafür ist sie gestaltet worden. Aber das hier tauschen wir aus, indem ich neugierig bin, was sie mir zu bieten hat, und die neugierig ist, wie ich wohl reagieren werde. Das ist ein Austauschprozess, an den kenne ich momentan nicht. Da ist vielleicht ein bisschen unverständlich, aber ich meine, dass es was anderes ist, als eine Zwischenwelt zu gestalten. Petra Behring. Also, auch wirklich herzlichen Dank. Und zu der ersten Frage, das ist ganz interessant, dass diese erste Frage derzeit Gegenstand eines DFG-Vorhabens ist, das wir haben. Und zwar mit 4 Instituten, wovon 2 hier an der TU Darmstadt sitzen, 1 an der TU München und 1 am DLR in Braunschweig. Und wir haben gemeinsame Forschung gemacht und wollen jetzt einen gemeinsamen Fortsetzungsantrag schreiben. Und über diesem Fortsetzungsantrag steht kooperative Fahrzeugführung. Und wir haben uns 2-mal getroffen, 5 Professoren, einen ganzen Tag und haben in 2 Ganztagessitzungen nicht klären können, ob wir kooperative Fahrzeugführung machen oder ob wir Assistenzsysteme machen. Und wir haben dann drüber geschrieben, es heißt kooperative Fahrzeugführung, und haben alle so genickt und gesagt, ja, das ist es, und haben diskutiert und nach 2 Tagen festgestellt, wir wissen überhaupt nicht, was wir unter Kooperation eigentlich verstehen. Ich meinte immer, es ist völlig klar. Also insofern haben Sie ziemlich genau den Punkt getroffen, der Sprachlosigkeit momentan, wenn es um diese Neuartigkeit des Umgehens miteinander geht. Das ist nämlich die Neuartigkeit, dass Sie eine Maschine haben, das passt jetzt doch ein Stück weit zu dieser zweiten Welt, wo Sie nicht nach festgelegten Codes arbeiten, die definiert sind über ein Interface. Das ist in der meisten Welt Sprache. In der meisten Welt ist das Sprache. Ich stimme hinzu, das ist eine Gebrauchsanweisung. Das ist eine textliche Übersetzung. Und was ich sage, eine textliche Übersetzung, die dem aber eigentlich nicht gerecht wird. Weil das funktioniert nicht textlich. So was wir jetzt teilweise haben, sei es durch Gesten, also eine, die von der Seite kommen, sagen, da macht jemand Gesten, das wird verstanden. Aber wo Sie hier auch Vorgaben haben, weil nämlich eine Maschine reagiert, die tut etwas in Ihrer Sprache. Ein Auto bremst, das ist die Sprache des Autos. Und Sie müssen es nur interpretieren. Sie müssen jetzt sagen, das redet nicht mit Ihnen und sagt, Vorsicht, bremsen, sondern das tut es. Und das ist der Unterschied zum Interface. Sie haben ein System, das für sich in seiner Sprache agiert, wissend, dass in diesem Austausch es verstanden wird. Das Rucken des Autos wird von Ihnen verstanden als Bremswunsch. Jetzt wird es aber vorkommen, hier sitzt jemand, der das nicht interpretiert. Er sagt, ich für mich, das ist aber jetzt unverständlich. Dann wird das vielleicht hier anders reden müssen, deutlicher reden müssen. Bei Ihnen vielleicht zurückhaltender reden müssen. Aber es ist eine andere Sprache als eine textliche. Ich meine, das auch zu erkennen. Es wäre sicherlich interessant, das mal durchgängig auch zu untersuchen. Wir meinen, dass es ein Rückgang ist dieser klassisch definierten Welten. Und das übrigens nochmal zu Ihnen mit der Unbehagen in einer technischen Umgebung. Ich habe dann Unbehagen in einer technischen Umgebung, wenn mir etwas verschleiert wird. Wenn bei mir etwas, ein Vorhang davor hängt und sagt, das, was dahinter ist, das musst du gar nicht wissen. Das kann irgendwie, aber ich weiß nicht, was das kann. Und das wird Ihnen allen so gehen. Ein System, das irgendwas kann, wo Sie aber nicht genau wissen, was es kann. Und das war mein Ansatz, kooperative Fahrzeugführung. Deswegen müssen wir es Kooperation nennen. Die müssen auf einer Ebene sich austauschen, weil sonst werden sie mit automatisierten, es geht um automatisierte Fahrzeuge, nicht zurechtkommen. Aber da sind wir noch weit entfernt, weil eben beispielsweise Fahrzeugtechniker unter Kooperation was komplett anderes verstehen, wie Sie sich vorstellen können, als ich das tue. Also ist dieser Punkt ja. Und das Verschwinden der Sprache meine ich an einigen Stellen zu entdecken. Wir sind aber noch weit davon entfernt, weil viele, das würde ja bedeuten, dass sie hier wirklich auch ein Selbstbewusstsein hier haben, zu sagen, wir definieren eine Sprache aus dieser Welt heraus. Wir haben nur noch 6 Beiträge. Ich würde gerade kopieren, jeweils 2 annehmen. Die Klage, Michael Dieneke. Ja, ich will auch nochmal auf diesen Begriff der gemeinsamen Sprache eingehen. Ich bin da selbst nicht so ganz sicher. Ich habe schon den Eindruck gehabt, im Großen und Ganzen haben Sie sich bemüht, diesen Vortrag schon in dieser gemeinsamen Sprache zu halten, so wie Sie zum Teil, wie Sie jetzt auch sagen, das Auto bremst, oder die Herren haben auch schon vorher darauf hingewiesen, dass Sie weitgehend identifizierend über technische Systeme gesprochen haben. Also früher hätte ich gesagt, das ist ideologisch. Aber es ist, glaube ich, auch eine Tendenz, die damit auch zu tun hat, dass ja die Technik sozusagen sich selbst mehr und mehr zum Verschwinden bringt. Und in gewisser Weise sehen wir ja nur, oder haben wir sowieso nur noch mit Interfaces zu tun. Und die Interfaces, die werden mehr und mehr angeeignet und inkorporiert zum Teil auch. Also wunderbare Beispiele da, diese Kontaktlinse zum Beispiel, ne, oder Chips oder sonst irgendwas. Ne. Das heißt, es wird eigentlich mit dieser Sprache dann auch suggeriert, dass das, was eigentlich Technik ist, dass wir das sind. Und ein wunderbares Beispiel auch dazu ist die Sache mit dem Fahrer, der gar nicht akzeptieren kann, dass er nicht das Ausweichmanöver gemacht hat, sondern dass das die Maschine war. Und ich denke, dass die Tendenz dieser Entwicklung eben tatsächlich dahin geht, dass Technik so weit eingereitet wird, dass wir den Blick auf uns selbst doch in vieler Hinsicht verlieren oder dass der sich verändert, in puncto Selbsteinschätzung zum Beispiel. Ich sammle noch den zweiten und mache dann, glaube ich, Sie verstanden, ja. Oder? Noch einen Abschluss? Komm, das ist ein wichtiger Punkt. Die beiden zusammenfassend, wissend, dass ich jetzt schon über die Zeit raus bin, versuche ich mich kurz zu fassen, aber diesen Punkt mit der Ideologie und dass Sie mehrfach bemerkt haben, das finde ich interessant, deswegen gestatten Sie, Herr Dehnecke, erst dazu. Ich komme zu diesem Punkt, der ganz wesentlich ist, also dann auch gern nochmal zurück. Es klingt nach Identifikation. Und wissen Sie, ich hatte es ganz bewusst gesagt, dass ich eigentlich sozialisiert bin in einer hohen technikkritischen Welt, obwohl ich es eigentlich studiert habe. Und mich, gebe es auch offen zu, das ist jetzt eine persönliche, können Sie glauben oder nicht, mich in eine andere Welt begeben habe, in die Welt des Designs, die Welt der Ästhetik, die eigentlich ein Stück weit weggeführt hat von der Technik. Da gab es zwar auch eine hohe Technikakzeptanz, aber eigentlich war immer der Mensch das Wichtige. Im Design, gerade der 90er, war ganz wichtig, dass Emotionen und Mensch und Technik war eigentlich auch ein bisschen bäh. Nur was ich gemerkt habe, ist einfach eine schlichte Beobachtung. Zunächst wollte ich es beobachtend beschreiben. Es scheint mir nicht gelungen zu sein, weil zu viel Empathie rübergekommen ist. Beobachtend, dass unser Umgang der letzten Jahre mit Technik tatsächlich ein anderer geworden ist. Und eine höhere Akzeptanz, Technik sehr nah in unser Leben reinzulassen. Etwas, was eigentlich, gerade wenn Sie an Weizenbaums Diskussion denken, die sehr kritisch war, gesagt haben, seid wirklich vorsichtig, was ihr mit Technik macht, was ihr der traut, was ihr mit der anfangt, wie weit ihr sozusagen Dinge anvertraut. Und heutzutage tun das alle ziemlich, ziemlich unverblümt. Und je jünger die Generationen sind, desto unverblümter. Und jetzt komme ich zu Ihrer Bemerkung mit dem, was lässt man zu? Sie sagen, ach, das würde ich nicht machen, wenn es nicht reversibel ist. Sind wir alle so sicher, dass eine junge Generation das nicht machen wird? Sind Sie wirklich so sicher? Die Versuche gibt es von Womack, das ist ein Wissenschaftler in den USA, schon seit 20 Jahren, der sich Implantate einsetzen lässt, irreversibel. Dafür ist er bekannt. Spinner. Die Dinge, die jetzt in der Diskussion sind, sind soweit nicht. Wenn Sie sich als Jugendliche überlegen, kann ich mir nicht irgendein Implantat einpflanzen und damit permanent online sein? Wäre das nicht doch attraktiv? Wir beide, und das wäre, deswegen muss ich so reagieren drauf, ich habe eine kritische Sicht und ich möchte durch einen solchen Vortrag eigentlich auch eine kritische Sicht rüberbringen, aber eine öffnende. Also ich will mich nicht verschließen vor diesen momentanen Dingen. Was ich gelernt habe, ist, diese kritische Sicht über Technik zu sprechen, führt eigentlich nicht dazu, dass wir bewusst Einfluss nehmen. Es führt dazu, dass die hier weiterarbeiten, wie sie weiterarbeiten. Dr. Weber bei Daimler arbeitet, wie er arbeitet, weil er sagt, ihr versteht mich nicht. Ihr habt ja nicht verstanden, was ich eigentlich will. Und ich hoffe, dass ich klar machen konnte, ich brauche ein Ohr hier. Ich muss verstehen, was hier der Antrieb ist. Ich muss verstehen, dass Sie ein Stück weit Ihre Persönlichkeit realisieren möchten. Ich muss Ihnen aber auch klar machen, tun Sie das in dem Austausch. Verstehen Sie auch, dass hier jemand ist, der, wenn er mit Technik umgeht, da sein Leben anders gestalten möchte. Der möchte davon was haben. Der möchte sich nicht zum Büttel von Technik machen. Das ist eigentlich so die Botschaft dahinter. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie sich abgrenzen, nützt Ihnen gar nichts, aber es ist auch fatal zu behaupten, die hier lassen wir mal allein, die kriegen das schon allein hin und wir gucken sie kritisch an. Nein, es wird eine ganze Generation geben, die das unkritisch übernehmen wird. Und deswegen Versuch eines Aufeinanderzugehens. Wenn das rübergekommen ist, zu euphemistisch auf der Seite, dann wäre das sicherlich eine Missinterpretation, aber es ist schon das Ziel, eine gegenseitige Öffnung hinzubekommen. Das war jetzt doch lang. Wir hatten über die Sprache zwischen Mensch und Maschine geredet. Wir hatten als Beispiel das Auto als Interface. Und ich muss sagen, ich finde das Auto an sich schon ein gutes Beispiel für ein ungenügendes Interface, um mehr hinein zu interpretieren, als ich will lenken, ich will bremsen, ich will Gas geben. Ich denke, daher kommen die ganzen Probleme zu erkennen, wann wird ein Mensch abgenommen, wann ausgewichen werden soll oder wann will er bremsen, wann will er Gas geben. Ich denke, viel von meiner Sprache, die ich als Fahrer sozusagen eigentlich übermitteln könnte, nämlich hoch, ich erschrecke, ich habe meine Schrecksekunden, kann ich reagieren, das ist ja eine Information, die ich quasi von mir gebe, die das Auto momentan aber nicht aufnimmt, weil ich habe, wie gesagt, nur den Lenker und die Pedale, die Einwirkungsmöglichkeiten. Es gibt da Forschung, ich kenne jetzt leider die Quelle nicht, die sich zum Beispiel damit beschäftigt, bei Fernfahrern halt die Ermüdung halt irgendwie noch mit einzubeziehen. Das heißt, bei denen wird dann halt das Augenblinzeln, die Häufigkeit des Augenblinzelns wird halt gemessen. Darüber, weil ich halt gezeigt habe, je müder man ist, umso öfter blinzelt man, ist das eine weitere Information, die ich einem Automobil halt zur Verfügung stelle, um mit ihm zu kommunizieren. Und da hat man dann plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Wenn man das jetzt überträgt auf dieses Brems- oder Ausweichmanöver, hätte ich die Möglichkeit, irgendwie den Blutdruck oder den Adrenalinpegel des Fahrers noch direkt in Relation zu setzen, könnte ich merken, huch, derjenige ist gerade überfordert, da hat er mir was mitgeteilt, ich helfe ihm mal. Das wäre ein Stück weit die Sprache zu erweitern. Ne? Danke für diesen Ball, den ich jetzt aufgreife, ein bisschen tändle und jetzt zur Individualität zurückspiele, weil diese Studien machen wir. Auch genau das mit Ermüdung. Wir haben Ermüdungsversuche, wo wir Leute, jetzt erschrecken sie nicht, 3 Stunden im Kreis fahren lassen, bis sie wirklich müde sind. Das ist noch schlimmer als eine Abendvorlesung. Und messen diese Daten. Und da werden sie feststellen, dass die hoch individuell unterschiedlich sind. Da haben sie die hohe Individualität nämlich genau drin. Und das wäre da vorhin auch eine gute Antwort gewesen, Ihnen zu sagen, so können wir nicht drauf reagieren. Wir können nicht sagen, nehmt einfach das Augenblinzeln, das sagt euch etwas. Nein, das Augenblinzeln ist allein keine Messgröße. Was Sie dann brauchen, ist eine Zusammenschaltung. Aber der eigentliche Punkt, den Sie ja sagen, ist, das, was ich ausdrücken möchte, kann ich momentan nicht ausdrücken. Ich rede die ganze Zeit in einer anderen Sprache, nicht verbal. Ich kommuniziere permanent mit diesem Ding. Und was bei den meisten von diesen Dingern so ist, die kriegen das sogar mit. Was sie nämlich mitkriegen, ist, wie sie reagieren. Wann sie Gas geben, wann sie bremsen, wie sie wackeln mit ihrem Lenkrad. Und das jetzt eben nicht nur hiermit, sie kriegen auch hiermit, was sie tun die ganze Zeit, wie oft sie da irgendwas tun. Das heißt, sie haben eine Reihe von Daten, die hier drin stecken, die nicht interpretiert werden, die eben nicht sozusagen als Kommunikation gedeutet werden, sondern als Rauschen weggeblendet werden, weil man sagt, nein, nein, gewöhnt euch dran, das ist unsere Sprache. Das finde ich interessant. Und am Auto können Sie es am besten sehen, weil sehr viel abgegeben wird. Und was ich immer sage, Sie wollen ja gar nicht bremsen und lenken. Ich jedenfalls nicht. Ich will nur von A nach B fahren. Also ich schlichtes Gemüt. Herr Weber sieht das anders. Ich sehe es einfach so, ich bin kein begeisterter Autofahrer. Ich will da einfach nur irgendwo ankommen. Und wenn da vorne eine Kurve ist und ich muss da rum, dann will ich um die Kurve fahren. Ich will diesem blöden Ding nicht sagen, wann ich lenken muss und wie stark ich lenken muss. Ich habe da keinen Spaß dran, besonders schnittig in die Kurve zu fahren. Deswegen habe ich eine ganz andere Sprache mit dem. Das versteht mich nicht. Ich Sache mit der Sprache. Ich denke, ein Ingenieur, der kann solche Probleme, die löst er vor dem Frühstück, wenn er müsste. Hm. Ich denke mal, dass sowas sensorisch zu regeln wäre, ja, biometrische Daten zum Beispiel. Oder? Solche Sachen. Ja, also, zum Beispiel kommt eine Irisbewegung und so weiter, was weiß ich, Retina oder wie auch immer das heißen mag, oder ob jemand hat geriert und so weiter, ist erschreckt. Das kann also gemessen werden und dementsprechend würde man sagen, reagieren. Das ist also überhaupt kein Thema, würde ich mal sagen. Mhm. Die Frage für mich ist eigentlich nur, wann oder wie wird sowas realisiert? Wann überhaupt wird das realisiert? Und ich glaube, da könnte man nicht auch einen Bogen zur Philosophie spannen. Und wo ist dieser Schnittstelle Missbrauch vielleicht, wo ist die Schnittstelle, wo entschieden wird, was wir überhaupt entwickeln. Also jetzt für Daimler ist es ganz klar, wir entwickeln doch nur das, was profitabel ist. Ja, die ganzen Sachen sind teuer, die ganzen Versuchsfahrten sind teuer. Sie arbeiten ja wahrscheinlich auch mit dem Unternehmen zusammen, müssen Sie ja. Wo finden die Entscheidungen statt? Eben darüber. Also die Frühstücksfrage? Ja, ich bin ja so. Ja, nee, also die Frühstücksfrage, sie ist nicht gelöst. Ja. Ich kenne Ingenieure nur so. Für mich gibt es überhaupt kein Problem. Aber es ist, und was ich gelernt habe im Umgang mit den Kollegen, und da sind wir auch nicht immer der einfachste Partner, natürlich arbeiten mit der Industrie zusammen, klar sind viele von unseren Studien, aber zunehmend mehr forschungsförderungsfinanziert, weil wir gemerkt haben, dass wir sonst zu nah an den Dingen sind, die vorm Frühstück gelöst werden und wo wir als Uni vielleicht doch noch das Mittagessen brauchen, weil wir einfach die technische Ausstattung nicht haben. Also das wäre einfach ein ungleicher Wettbewerb. Na, wo ich gesagt habe, wir müssen auch, und jetzt vielleicht greife ich Ihren Begriff der Rolle auf, also welche Rolle weisen Sie denn diesem Ding Auto zu? Und in der Sprache eines Ingenieurs ist das etwas, was Ihnen zur Hand sein muss. Das ist etwas, was Sie beherrschen. Da sind Sie Chef im Ring, ganz bewusst auch männlich ausgedrückt. Da definieren Sie, was zu tun ist. Und das Ding hat zu reagieren. Und da sage ich, die Technik hier hinten hat sich da eigentlich längst weiterentwickelt und könnte an vielen Stellen, tut es ja eigentlich auch, längst über Sie hinweg entscheiden. Gaukelt ihnen vor, sie können noch immer so agieren wie früher, sie sind ja der Herr, der Chef im Ring, aber eigentlich ist das nicht so. Und da versuche ich denen beizubringen, wenn das so ist, dann seid doch wenigstens so ehrlich und definiert mir auch mal, was ihr euch vorstellt als Rolle. Was soll das denn mal werden hier? Soll das ein gleichberechtigter Partner werden, der mir auch an irgendeiner Stelle sagt, hier fahre ich nicht weiter. Der mir auch vielleicht mal sagt, das ist ganz verpönt, wenn ich dann die Diskussion anfange, bei gewissen Klimazuständen einfach sich auszuschalten. Was gesellschaftlich absolut vernünftig wäre. Und ein System, das ein bisschen Hirn hat, würde das auch tun. Und wenn mein Fahrer so blöd ist, das nicht zu machen. Verstehen Sie, es ist ein anderer Austausch, wo ich einfach zulasse, diesem hier eine Rolle zuzuweisen. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Diskussion. Die möchte man nicht haben, weil man sagt, nee, das ist nur eine Maschine, nur die ist da im Hintergrund. Der ist ganz klar Chef. Und in Wirklichkeit entwickelt man Dinge, die natürlich eine ganz eigenständige Rolle haben. Und dann sage ich, dann passt es doch nicht mehr, dass ich da irgendwas in die Hand gebe, was so tut, als könnte ich das domestizieren und eigentlich ist es nicht kann. Und das ist die Diskussion auch gerade mit den Daimler. Das mögen die nicht so gerne. Also natürlich sagen, wir verkaufen unsere Autos damit, zu sagen, du Fahrer, du Fahrerin bist so brillant, du hast es jederzeit im Griff, jederzeit, bist immer Chef oder Chefin. Wir sind nur kleine Ingenieurlines im Hintergrund. Ja, das ist aber, wie gesagt, wir sind so kurz davor, dass das kippt. Und dann brauchen Sie eigentlich, meine ich, Frau Gehring, eine andere Definition dessen, was sich hier eigentlich abspielt. Dann ändert sich der Zustand von den beiden. Dann ist das hier nicht mehr etwas, was Sie immer beherrschen können, sondern es ist etwas, was Ihnen auch ein Stück weit etwas vorgibt, was ja vielleicht gar nicht schlecht ist. Das ist halt unsere Aufgabe, das, was da vorgegeben wird, ein Stück zu beeinflussen und es nicht der Technik zu überlassen, die im Hintergrund unter diesem Deckmantel entwickelt. Und irgendwann vorkommen sagt, so, jetzt richtet euch nach uns. Nein. So zwei Beiträge noch. Sie oben, genau. Ich mich da selbst auf den Liste gesetzt. Das war die Frage auch auf diese Technisierung überhaupt erstrebenswert ist jetzt für uns. Und auch es muss frei Maschine eine Anleitung, wie sie den Menschen bedient, weil er gar nicht mehr ohne Maschine handlungsfähig ist, überlebensfähig. Das wäre jetzt Ihre Diskussion, das ist natürlich künstlich, oder? Würde es nicht jetzt in ein Stück weit diese Diskussion, das war das, wie ich es verstanden habe, dass wir eigentlich ohne Technik nicht mehr überlebensfähig sind. Ich denke, dass es vielleicht auch historisch der Bezug war, oder? Das natürlich künstlich war eigentlich dieses, dass sie das Einbeziehen der Technik in unsere Welt ist eine Gegebenheit. Sie können sich die Technik nicht mehr wegdenken, was ich schon, und deswegen habe ich das nochmal aufgerufen, wir haben eine Tagung im März 2010 zum Thema neue Arbeits- und Lebenswelten gestalten, wo ich als Ausrichter mir genau das eigentlich mal vorgenommen habe, eine Diskussion zu führen, wie möchte ich es haben? Also die Diskussion weniger führen von dem, was ist technisch möglich, was definieren Ingenieure mit ihren Maschinen, und weniger die Diskussion von einer Menschseite, Soziologen, Psychologen werden natürlich da auch mit dabei sein, die uns sagen, wir Menschen wollen das so, sondern tatsächlich, wie können wir uns das Zusammenspiel vorstellen, weil es wegzudeklinieren, da mag ich nicht mehr dran glauben. Ich glaube nicht, dass wir eine Technik wegdeklinieren. Das ist, glaube ich, klar. Es ist jetzt nur die Frage, wenn wir das alles uns erraben, den Zwischenraum zu beschreiben. Und ich glaube, man kann ihn nicht allein nur beschreiben aus seiner Sicht des Menschen, ich Mensch will es so haben, sondern auch wissend, es gibt eine Technik und die könnte ja auch mir etwas anbieten. Und daraus zusammenzukommen, zu sagen, das wäre etwas anderes, als ich es bisher gewohnt bin, aber es wäre vielleicht auch ein Zustand, den ich erstrebenswert finde. Sie haben es ja so schön gesagt, wenn ich so Dinge an- und ausziehen könnte, fände ich es vielleicht gar nicht so schlecht. Und das ist ja, glaube ich, diese technische Entwicklung, dieses natürlich künstlich zu sagen, ich bleibe in meiner natürlichen Umgebung, aber für mich wird es vielleicht ein Stück weit lebenswerter, sodass ich es mit dem Begriff gut belegen würde. Aber das öffnet jetzt ein ganz neues Diskussionsfeld. Aber das ist eigentlich das, was uns umtreibt. Was können wir als erstrebenswert beschreiben, um dann Entwicklern zu sagen, da müsst ihr hin. Ich versuche die letzte Frage ganz kurz zu machen. Sie bezieht sich auf Ihren Diskussionsvorschlag, das, was dazwischen passiert, als die Ausbildung eines gemeinsamen Sprachraums zu beschreiben. Und das meint jetzt nicht eine Beschreibung dieser Situation, sondern wie die Aktanten soll es ein gemeinsamer Sprachraum sein, der entsteht. Nun nehme ich an, Sie setzen so etwas wie Lernalgorithmen dabei auch ein, die hochindividuelles Versuchen abbilden zu können. Das ist aber etwas, was sehr wenig explizit gemacht werden kann. Da hat man am Ende eine Reihe von Zahlen, ein Ordnungssystem, das entwickelt wurde, von dem man aber gar nicht unter Umständen sagen kann, wie es zustande gekommen ist, warum das das beste System ist, um bestimmte Muster zu beschreiben. Das ist sehr wenig sprachförmig, sehr wenig explikabel. Deswegen würde ich auf der einen Seite sagen, diese These, hier entsteht ein gemeinsamer Sprachraum, passt überhaupt nicht darauf. Andererseits, und da gibt es, glaube ich, Interesse, wenn man von so Explikabilität im engeren Sinne weggeht und eher sich so fragt, wie sind Sprachbeziehungen etwa, wir waren mal in Frankfurt, bei Soziologen, die Meister-Schüler-Beziehungen in der Musik untersucht haben und haben uns da so Tonbänder angehört, bei denen man nur so hörte, mach mal mehr, mach mal mehr, das hörte sich so ein bisschen außerirdisch an, was sie sagten. Also auch eine hochindividuelle Sprache, dass die vielleicht diese Form des Sprachspiels, eines expressiven Sprachspiels, sehr viel besser passt, bei dem man gar nicht sagen kann, warum man jetzt so auf ein Verhalten einer Maschine reagiert. Man ist aber eingespielt auf bestimmte Weise. Das ist weniger ein Textmodell allgemeiner Art, als ein hochidiomatisches Sprachmodell. Ob es ganz passt, glaube ich nicht, aber ein Teil könnte es vielleicht. Dass Sie auch sagen, eine kurze letzte Frage, eine kurze Antwort für mich, was ich mitnehme aus der Diskussion, die ja wirklich dankenswerterweise sehr lang, also ich bin freudig überrascht, wie Sie das ausgehalten haben, weil es ja wirklich auch eine fremde Welt vielleicht war. Ich nehme mit, dass diese Beschreibung des Zwischen, dass wir da noch Hausaufgaben haben. Ich habe Begriffe benutzt, wo ich gelernt habe, dass sie noch nicht zur Klärung beigetragen haben. Das war bei mir eigentlich ein Stück weit klar. Ich sagte ja, ich komme hierher nicht mit einem fertigen Konzept, das ich verteidigen kann. Ich habe gelernt, dass der Begriff der Kooperation, der Begriff der Sprache ein Stück weit belegt ist und habe eigentlich das wiedergespiegelt bekommen, und das war jetzt auch Ihre Anmerkung, die Suche, wie nennen wir das dazwischen, wiedergespiegelt bekommen, die aktuelle Diskussion, die wir in der Technikwelt haben, die ich in Auseinandersetzung mit den Technikern habe, dass das noch nicht gefunden ist. Und das zeigt für mich, dass wir eben auf dem Weg sind, etwas zu erforschen. Also das ist eigentlich für mich immer ein schöner Zustand, wenn ich merke, da ist irgendetwas, was ich noch nicht beschreiben kann, was ich nicht mit gängigen belegen kann, Und ich habe verstanden heute, Sprache, so wie ich es jetzt definiert habe, ist es nicht. Kooperation könnte sein, wenn wir Sprache anders fassen, aber es ist jedenfalls noch definitorisch, Arbeit zu leisten. Und das finde ich gut. Wenn ich am Abend weggehe, glauben Sie es mir, nicht weggehe und sage, uff, denen habe ich jetzt gezeigt, was wir alles können, sondern weggehe und nicht Antworten gefunden habe, aber vielleicht die eine oder andere Frage, die ich jetzt weiter lösen muss. Also das finde ich eigentlich einen schönen Zustand. So habe ich auch Philosophie, hoffe ich jedenfalls, sie nicht misszuinterpretieren, ein Stück weit auch kennengelernt. Ein bisschen Fragen noch mit auf den Heimweg zu kriegen. Ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Dankeschön.